Also ich habe noch was extrem Bescheuertes, gell? Ich wollte dich nur noch vorwarnen. Oh shit, wie schlimm wird's? Schlimmer. Oh Gott. Also leg los. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond it. Hallo und herzlich willkommen zu Dino Simon und Dr. Anim Monster und Genrefilm Podcast eures Vertrauens, wo sich Pulgasari und das große stachelige Raumschiff aus Sayonara Jupiter gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet ist natürlich der Philipp. Hallo. Ich werde die Zusammenhänge noch erklären. Wir feiern das 70. Jubiläum von Godzilla, den 70. Geburtstag von unserer Lieblingsechse. Das feiern wir den ganzen Monat und zum Beginn unserer Feierlichkeiten besprechen wir den Jubiläumsfilm von 1984, als eben Godzilla das 30-jährige Jubiläum feierte und damit auch den ersten Film der sogenannten Heisei-Ära. Godzilla, die Rückkehr des Monsters oder auch Return of Godzilla oder wie er in den USA hieß, Godzilla 1985, weil da ist er ein Jahr später erschienen. Sinnvoll. Sinnvoll, ja. Und Philipp, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das war der allererste Godzilla-Film, den ich jemals angeguckt habe. Ach, schick. Da waren wir, also meine Familie, bei meiner Tante und da lief eben im Wohnzimmer so der Fernseher, ich vermute mal, es war Kabel 1 oder so. Und der Film war schon mitten im Laufen. Und weißt du, wie oft das ist, da sind dann die Cousins und Cousinen, die spielen ein bisschen und hocken vielleicht ein bisschen vor der Glotze und ich war halt da eben wie hypnotisiert und hat dann mein Vater gefragt so, Papa, was ist das? Weil das waren dann genau die Szenen, in denen Godzilla durch die Stadt gestapft ist. Und da hat dann mein Vater gesagt, das ist Godzilla. Also mein Vater ist kein Godzilla-Fan, aber Popkultur-Ikone Godzilla erkennt man halt eben. Und da habe ich mich dann sofort verliebt in dem Moment. Also das ist eine Love-Story, also das rührt einen fast zu Tränen. Ja, ich meine, das ist... Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick, es war... Ein Tag wie jeder, ich träum von Kaiju, doch eben nur im Traum. Okay, jetzt wird's wild. Aha. Lame Filme, wohin ich schau, nur Mainstream-Schmu. Und auf einmal sei ich in 70 Jahren Nukular, so stand er vor mir. 70 Jahre Nukular, Godzilla gratulieren wir. War das jetzt das, wovor du mich gewarnt hast? Ja, ich höre nur eine zweite Strophe. Oh, fuck, Junge. Wenn das bei Schläferz mit irgendwelchen Gesangseinlagen akzeptiert wird, dann doch bei uns bestimmt auch. Er ist durch die Häuser gekracht und spuckte Feuer. Da war so mich geschehen. Oh, oh. Hab mich zum Monster-Fan gemacht. Will nur noch Ungeheuer. Und überall suche ich ihn, in 70 Jahren Nukular, so stand er vor mir. 70 Jahre Nukular, Godzilla gratulieren wir. Rar, rar, rar, rar, rar, rar, rar, rar, rar. Holy shit. Also ich habe mit einigen gerechnet, aber nicht mit sowas. Nur mit einer Gesangseinlage, übrigens, die ganze Chor kann wieder abhauen. Ja, ja. Also ich glaube für den Moment, also da kann man ausnahmsweise mal versuchen, mit AI dann da was draus zu zaubern, wenn du dann eine Musik da drunter legst. Ach du Scheiße. Keine Sorge, dafür wurde der Schnitt gemacht. Wild. Entschuldigung, fehlt noch? Ja, danke. Damn! Du kannst mich noch immer überraschen. Und jetzt stell dir mal vor, ich wäre nicht erkältet gewesen. Oh shit. Du hättest die Töne genauso wenig getroffen, aber dafür noch lauter. Ja! So, damit hätten wir alle zufällig einschaltenden Leute, denen wir die Hard Fans von uns sind, schon mal weggeekelt. Mhm. Vergrault. Und wir können mit der Besprechung anfangen. Ach ja, übrigens, der Hashtag für diesen Monat ist 70 Jahre Nukular, falls es noch nicht schon aus dem Ständchen hervorgegangen ist. Das ist grandios. Da wir jetzt dann schon ein bisschen Zeit verbracht haben hier, würde ich mal ohne Umschweife einfach mal selber mit ankündigen. Ich mache jetzt die Zusammenfassung. Oh, da überraschst du mich aber auch mal. Japan, 1984. 30 Jahre nach dem Angriff von Godzilla ist Tokio kaiju-frei. Bis jetzt. Submarine Vulkanausbrüche haben die Echse geweckt. Und ein Fischerboot bekommt während eines Sturms ein unfreiwilliges Meet and Greet. Der einzige Überlebende, Hiroshi Okumura, wird gleich mal von seinem Retter, dem Journalisten Goro Maki, interviewt. Der wird dann natürlich eine fette Schlagzeile. Die Regierung will aber eine Massenpanik verhindern und kehrt das Ganze unter den Teppich. Nachdem der schuppige Unhold ein russisches Atom-U-Boot zerstört und der Kalte Krieg droht, heiß zu werden, muss die Katze trotzdem aus dem Sack. Spätestens als sich Godzilla auch noch mit der Strahlung eines Atomkraftwerks den Bauch vollschlägt, breitet sich Panik aus. Es gibt aber auch Lichtblicke. Die Regierung der USA und der UdSSR sind sich endlich mal wieder in etwas einig. Sie wollen die Gefahr nämlich mit nukularen Waffen zur Strecke bringen. Japan sträubt und weigert sich. Die Erinnerungen an die verheerenden Folgen von Little Boy und Fat Man sitzen immer noch tief. Es kommt, wie es kommen muss. Das wandelnde Desaster landet in Tokio. Das Militär ist, wie immer, machtlos. Allerdings hat Japan noch einen Ass im Ärmel. Den Super X. Ein Spezialflugdingsi-Gerät. Ausgerüstet mit Hitzepanzerung und Cadmium-Projektilen. Und siehe da, der zornige Lurch wird tatsächlich auf die Bretter geschickt. Doch die Sowjets verlieren kurz die Kontrolle über ihre Nukularwaffen. Zwar kann die ballistische Rakete unmittelbar vor Tokio abgefangen werden, doch die Detonation der Kernwaffe wirkt wie ein Defi für das ausgenockte Reptil. Upsi! Immerhin konnte etwas Zeit gewonnen werden. Denn Okumura, seine Schwester und deren Prof Hayashida haben hart an Option C gearbeitet. Ein Gerät, das den Orientierungssinn des Zitanen beeinflusst. Damit locken sie ihn an den aktiven Vulkan Mount Mihara. Dort angekommen, wird das ganze Ding in die Luft gejagt. Und Godzilla versinkt in der Lava. Tragisch, tragisch. Wir sind in der Heisei-Ära angekommen. Godzilla, die Rückkehr des Monsters, ist, wie aus der Handlungszusammenfassung hervorgeht, eine direkte Fortsetzung vom Original-Godzilla-Film von 1954 und ignoriert alles, was ansonsten in der Showa-Ära so passiert ist. Ein quasi Reboot. Ja, also was das man heutzutage eigentlich öfters in die Richtung sieht. Also das hat gleichzeitig eigentlich den Trend vom gritty Reboot, den wir so in den 2000ern hatten, so mit den Nolan-Batman-Filmen und Casino Royale und was war noch? keine Ahnung, Robocop und so, das einerseits vorweggenommen und andererseits dann auch so diese Legacy-Sequels, die vorherige Fortsetzungen ignorieren, also wie Halloween Age 20 oder der Halloween-Film von 2018. Oder so der eine oder andere der Terminator-Filme, die machen ja das auch, dass so die ungewollten Fortsetzungen mal so ignoriert werden. Ja, das hat Godzilla auch schon Mitte der 80er gemacht. Was hältst du so generell davon? Glaubst du, dass so ein Stimmungswechsel auch inhaltlich in der Showa-Ära noch möglich gewesen wäre? Oder? Nee. Also, damit die Knuddelechse in so eine Richtung gehen kann wieder, wie es jetzt hier gegangen wird, also wo wirklich ein ernster Unterton ist, wo wieder politische Themen angesprochen werden, wo es Zielpublikum nicht Kinder sind, da hat es, denke ich, einen harten Cut gebraucht. Also da bin ich mit, es gab ja auch eine gewisse zeitliche Distanz jetzt wieder. Wie viele Jahre gab es keinen Godzilla, wann war der letzte? 75 ist der letzte Godzilla-Film der Showa-Ära erschienen. Ein knappes Jahrzehnt, fast 10 Jahre. Das hat da wahrscheinlich geholfen, damit überhaupt so ein Wechsel möglich war. Aber ich glaube trotzdem, dass es hat zum einen die zeitliche Distanz gebraucht und wirklich einen kompletten Umbruch. Und das ist was, das ich mir auch, was mir absolut aufgefallen ist. Du hast ab der ersten Szene, ab dem Intro, ein komplett anderes Feeling. Es ist zwar mal wieder, es sind alte Tropes, es ist ein Fischerboot auf hoher See. Ähnlich zum Original. Und so immer wieder, das ist jetzt kein neues Motiv. Generell, der Gag ist der, wenn du in den ersten 10 Minuten eines Kaiju-Films auf dem Boot bist, ist deine Überlebenswahrscheinlichkeit ziemlich gering. Genau. Und es ist aber trotzdem einfach von der Stimmung, wie der Film auch gedreht worden ist, der ganze Ton, es finden sich wieder alte Elemente wieder, aber es ist trotzdem auf jeden Fall, du merkst, es ist was anderes. Ja, Ton und Stimmung wird auch von Regisseur beeinflusst. Ich habe Sayonara Jupiter in dem Intro erwähnt und der Regisseur von Return of Godzilla ist Koji Hashimoto, der eben auch Sayonara Jupiter gedreht hat. Sayonara Jupiter ist halt an den Kinokassen ziemlich untergegangen. Völlig zu Unrecht. Unsere Episode über den Film ist auch eine unserer am wenigsten gehörten, weil eben auch der Film relativ obskur ist. Also da wirf ich niemandem etwas vor. Ich will ja auch oft einen Film ansehen, bevor ich mir eine Podcast-Episode dazu anhöre. Vor allem wie bei uns, wenn halt so ziemlich alles so gespoilert wird. Aber Hashimoto, der hat nur in diesen beiden Filmen den vollen Regie-Credit. Allerdings hat er zuvor als Regieassistent und Co-Regisseur gearbeitet. Toho hatte immer so das Programm, dass die Regisseure ausgebildet werden an der Seite von erfahreneren Regisseuren. Und Hashimoto hat eben schon bei Filmen wie King Kong gegen Godzilla, Ghidorah the Three-Headed Monster, Frankenstein Conquers the World, Invasion of Astro Monster, Earthquake, Flammendes Inferno in Tokio und Sinking of Japan seine Finger bei der Regie im Spiel gehabt. Entweder als Regieassistent oder als Co-Regisseur. Und in das genannte Sinking of Japan basiert ja auf einem Roman und der gleiche Autor, der diesen Roman geschrieben hat dann auch das Drehbuch für Sayonara Jupiter geschrieben. Mhm. Ist jetzt zwar nicht in Return of Godzilla involviert gewesen, aber Sinking of Japan, Sayonara Jupiter und Return of Godzilla würden ein gutes Triple Feature abgeben. Ja. Weil sie haben ähnliche Vibes. Mhm. Eben wegen Hashimotos Regiearbeit und eben den ganzen Vibe, den Toho so Anfang der 80er hatte. Wobei Sinking of Japan ist noch ein Film aus den 70ern gewesen. Und das Witzige ist, mit Return of Godzilla hast du sogar eine Szene aus Sinking of Japan angesehen. Ach, da schon, ja. Welche denn? Wenn du dich erinnerst, es wird einmal ein Hubschrauber von Godzilla abgeschossen und der fliegt so in die Straßen rein und explodiert. Und dann explodiert ein Auto daneben und dann explodiert so eine ganze Straße mit lauter Autos, so eine ganze Autobahn. Das war aus dem 70er-Jahre-Film Sinking of Japan. Ah, da habe ich mir nämlich schon gefragt, was ist denn jetzt los? Warum geht da alles in die Luft? Ich verstehe das nicht. Kettenexplosion, ja. Nee. Ja, doch, du weißt ja, wenn so ein Auto zu stark an das ranrempelt, explodiert es und dann explodiert das nächste und das nächste und das nächste. Kettenreaktion. Reden wir über die Charaktere des Films. Gerne. So ein menschlicher Hauptcharakter. Schwierig. Ich würde mal sagen, das sind zwei Herren, die so ein bisschen Co-Headman, Co-Lead-mäßig unterwegs sind. Das ist einmal Hiroshi Okumura. Shin Takuma. Den kennt man vielleicht aus Godzilla against Mechagodzilla von 2002. Und der war sogar in einer relativ aktuellen Ultraman-Staffel auch zu sehen. In Ultraman Trigger war er in 8 Folgen mit dabei. Und der wird ja am Anfang, ist jetzt auf dem Schiff und wird fast Seelausfutter oder versteckt sich vor der Seelaus. Denn der Film beginnt ja, wie schon gesagt, mit dem Fischerboot, das dann von Godzillas Parasiten angegriffen wird. Und ihm zur Hilfe kommt dann der Reporter Goro Maki, gespielt von Ken Tanaka. Goro Maki ist ein typischer Journalist. Also es gibt mehrere Goro Maki im Godzilla-Franchise. Ah. Ich glaube, in Godzilla vs. Megalon hieß einer der Hauptfiguren Goro Maki. In Shin Godzilla hieß der Typ, der am Anfang verschwindet, der hieß auch Goro Maki. Und das ist so ein Name, der taucht immer mal wieder im Franchise auf. Wenn du einen Godzilla-Film drehst und du hast keine Ahnung, wie du eine der männlichen Figuren nennst... Goro Maki. Goro Maki ist so der Lückenfüller-Name. Das ist der John Doe des Godzilla-Universums. So schaut's aus. Und ich würde sagen, dass Goro Maki die Hauptperson ist, da er so die Handlung am meisten so miteinander verwebt, weil er als Reporter hier nachforscht und dann eben auch herausfindet, Okumura, er hat eine Schwester, die Schwester, die arbeitet bei einem Professor Hayashida, der von Yosuke Natsuki gespielt wird. Und auf die Art und Weise wird so dieses Wissenschaftler-Team zusammengetrommelt, die eben Godzilla erforschen und eben von der nicht militaristischen oder politischen Seite Godzilla Einhalt gebieten wollen. Professor Hayashida, wie schon gesagt, gespielt von Yosuke Natsuki, der hatte eine kleine Rolle in The H-Man, der war in Jojimbo dabei, er hat auch schon in Ghidorah the Three-Headed Monster einen Detective gespielt, also auch ein Godzilla-Veteran und der führt so diese Forschungsgruppe an, aber du hast diese Liebelei zwischen Goro Maki und dieser Naoko Komura, also der Schwester des Schiffsbrüchigen. Und das ist eine Romanze, die ich nicht ganz verstehe. Es ist ja auch nicht wirklich eine Romanze am Ende. Der Goro, der versucht einfach mal, gleich mal nachdem hier der Dude verschwunden ist für die Schwester, also er wird ja in einem geheimen Krankenhaus gehalten, von der Öffentlichkeit weggehalten. Und dann kommt hier der Goro Maki um die Ecke, rizzt mal die Schwester auf und erzählt ihr, dass ihr Bruder noch am Leben ist. Und danach sagt sie mir eigentlich, dass er ein dreckiger Schuft ist, weil er das ausgenutzt hat, um da irgendwelche Bilder herzukriegen. Aber eine Szene später könnte sie sich dann wieder ganz gut leiden. Also insgesamt die Dynamik zwischen den menschlichen Charakteren, die jetzt nicht militaristische, wie du es gerade schon gesagt hast, zeigen, muss ich gleich mal von wegnehmen, finde ich schwierig. Ja. Muss ich auch gleich mal sagen, die Hälfte hätte man zusammenfügen können. Also du hättest eigentlich den Reporter und den Wissenschaftler nicht gebraucht. Es hätte absolut gereicht, wenn du entweder den Wissenschaftler oder den Reporter gehabt hättest und denen eine Figur zusammengefügt hättest. Im Prinzip, die Wissenschaftler kannten sich schon alle. Die kannten sich schon. Also und er hat zu der Gruppe in dem Sinn keinerlei Mehrwert beigefügt. Ich glaube, einen Bruder hätte man nicht gebraucht. Ja, denke ich eben auch. Also lass Goro Maki den Professor selber retten. Irgendwie sowas. Oder eben. Und der hat eine hübsche Assistentin. Es würde ja schon reichen, wenn Goro Maki entdeckt das Schiff und forscht danach. hey, wo kommt das her? Könnte das Godzilla gewesen sein? Und aus dem Grund geht er zu dem bekannten Godzilla-Forscher Professor Hayashida, also der ja dann noch vorstellt. Und dann werden die auch schon miteinander alle. Nee, also das finde ich, das wurde irgendwie ein bisschen künstlich aufgebläht und komplizierter gemacht, als es sein müsste. Ja, ja, ja. Und vor allem hast du ja dann auch den wieder diesen Zufall, dass dieser Fischer zufällig der Bruder ist von der Assistentin des Godzilla-Forschers. Ja. Nichtsdestotrotz, die forschen fleißig nach und gehen Godzilla auf die Schliche. Und von der anderen Seite, von der politischen Seite, haben wir den Premierminister, der gespielt wird von Keiji Kobayashi. Oh, der Name sagt mir was. Kobayashi war im zweiten Godzilla-Film eine Figur. Ah, verdammt. Deswegen habe ich ihn gecastet. Der hat in Sanshuro hat der mitgespielt. Das ist die Fortsetzung von Toshiro Mifunes Chojimbo. Und der hat, wenn man so den zweiten Handlungsstrang, den politischen Handlungsstrang betrachtet, ist der die Hauptfigur, der daneben so schön zwischen Ost- und Westblock sitzt oder Ost- und West-Großmacht sitzt. Eine fantastische Szene, in dem eben der Sowjet, was ist das, Botschafter? Ja, der mit diesem spektakulär eigenartigen Bart. Ja, und der Brille da und der amerikanische Botschafter, der aber wirklich amerikanisch aussieht. Oh ja. Und da gibt es so einen coolen Shot, wenn er so den Russen zuhört, sieht man praktisch vom japanischen Premier so das Ohr und ein bisschen so die Seite vom Kopf oder eine Seite. Und wenn dann der Amerikaner spricht, ist dann auch so die Seite vom Kopf und das Ohr vom Premier ist auf der anderen Seite im Bild. Das ist so schön so, weißt du, wie Engelchen und Teufelchen ist die falsche Analogie, aber weißt du, von der einen Seite, von der anderen Seite. Und die beiden sind sich ja einig. Das ist ja auch eine tolle Szene, wenn der Russe so spricht und dann der Amerikaner sagt, he's right. Ja, also deswegen habe ich das auch in der Zusammenfassung so angesprochen. So, es ist ein fucking Wunder, die beiden sind sich mal einig. Also eigentlich müssen sie ja recht haben. Und ich muss auch mal gleich sagen, das ist meine lieblingsmenschliche Figur in dem Streifen, ist der Premier. Allein schon vom Schauspielerischen her. Also der Dude hat da, also wenn der immer so gut spielt, holla die Waldfee. Also der hat the everlasting shit aus seiner Rolle gespielt. Hat es richtig schön, also dann auch irgendwie so den Stress und so weiter, unter dem er da ist, der leidet da im Prinzip jetzt mit seinem Land und muss da jetzt diese schwerwiegenden Entscheidungen treffen. Der hört extrem viel zu. Also es sind extrem viele Szenen, in denen entweder die Russen und die Amerikaner auf ihn einreden, wo auch sein Stab auf ihn einredet. Und er spricht eigentlich in dem Sinne gar nicht so viel. Es wird dann relativ eindeutig. Also wenn er spricht, dann hören alle zu. Er ist der Leading Man. Aber der finde ich sehr schön aufgebaut, die Rolle. Das ist, und das macht irgendwie auch so den schweren Ton vom Film zum Teil aus. Also du hast da eine sehr krasse Diskussion, die damals so aktuell wie nie und eigentlich auch wieder wie heute ist. Atomic Panic und so weiter. Hat eine extreme Gravitas, die ganze Sache. Und er ist irgendwie so ein bisschen im Auge des Sturms. Er ist so ein bisschen der Ruhepol und versucht da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich finde das definitiv spannender als die drei Forscher, die da gerade irgendwie ein paar Anoden und sonst irgendwas zusammenschweißen und zusammenstecken und es ist ein bisschen skurril, was die treiben. Die ja für ein Mischpult rumspielen. Ja, genau, die spielen DJ Gojira oder was, DJ Kaiju und dann bringen die den durcheinander und Vögel und puff. Ja, also man merkt, so die Szenen mit dem Premierminister, das ist so der Keim gewesen, aus dem dann ein paar Dekaden später Shin Godzilla gewachsen ist. Also das ist so eingepfercht schon das, was dann Shin Godzilla gemacht hat. Und so im kompletten Godzilla-Franchise ist der Film auch der dem Shin Godzilla am nächsten ist, gerade eben wegen diesen Boardroom-Meetings und dieser politischen Komponente. Denn die Zerstörung und die Analogie zu Atomwaffen oder eben nuklearer Strahlung generell wohnt in Godzilla auch unter. Nukula. Aber dieses eindeutig politische, diese politischen Debatten. Was machen wir jetzt mit dieser Eidechse? werfen wir jetzt da eine Bombe rauf, weil anders können wir sie nicht aufhalten. Oder wie können wir das sonst machen? Das hat schon 84 der Film gemacht. Hat aber auch wieder eine Ähnlichkeit zum Original. Also da merkt man, dass das klar, jetzt nicht bloß im Namen, sondern es soll wirklich eine direkte Fortsetzung vom Original von 54 sein. Es hat wieder den schwereren Ton. Und im Original, also ich meine, da hast du ja auch dein Forscherteam. Und da wurde diese Dilemmasituation eben übers Forscherteam dargestellt, der dann den Oxygenzerstörer hat. Und das ist eigentlich eine Waffe, die so grausam ist, dass man sie nicht nutzen sollte. Atombombe! da hat man das dann halt eher umschrieben. Und da hat man das dann direkt da angesprochen. Und ich glaube, deswegen fühlen sich dann die Forscher jetzt in der Version, die sind jetzt da irgendwie so da, um den Plot nach vorne zu treiben und damit man dann am Ende irgendwie eine Ausrede hat, dass man den Godzilla trotzdem irgendwie von der Bildfläche wegbekommt. Aber die sind dann halt auch da. Ne? Ja, es wär vielleicht cool, wenn die eben ein bisschen mehr involviert wären und nicht so nur in ein Boardroom-Meeting mit dabei gewesen wären, um ihren Plan vorzustellen. Und gut, der Premier sagt dann, okay, macht mal. Ja. Und dann ab dem Punkt berühren sich ja dann die Handlungen auch nicht mehr wirklich. Nee. Da läuft es dann wieder auseinander mit denen bis zum Schluss dann. Boardroom-Meetings. Ich will noch ein, zwei Cameos erwähnen. Mhm. Denn es gibt ja diesen Vulkanforscher, der so schön so die Flasche Sprudelwasser aufmacht und sagt, ja, das kann man mit dem Vulkan auch machen. Den Schauspieler, das ist der Hiroshi Koizumi, der hat schon in den 60er Jahren in zig Godzilla-Filmen mitgespielt. Der war immer wieder, in jedem Godzilla-Film war der eben der Professor sowieso. Das war jedes Mal ein anderer Professor. War auch in Mothra mit dabei und wird auch dann in den späteren Godzilla-Filmen auch mal wieder auftauchen. Aber das war so der Nod zu den alten Godzilla-Filmen. Da hatten noch mehrere ältere japanische Schauspielveteranen in dem Stab, der da rumspricht. Ein anderer Schauspieler ist der Chef der Zeitung, für den Goromaki arbeitet. Mhm. Erwähne ich deswegen, das ist Kei Sato, der den bösen Chef-Samurai in Kuroneko gespielt hat. Und kein Cameo, aber witzige Anekdote, so in den Menschenmassen, die vor Godzilla davonliefen, die ganzen Statisten. Einer dieser Statisten ist dann nach Hause gegangen und hat einen Son Goku gemalt. Nein, also da ist Akira Toriyama dabei. Akira Toriyama war einer der Statisten. Es gibt sogar ein Foto von Akira Toriyama am Set. Nein, ist ja geil. Ich glaube, das wäre es dann so für die menschlichen Figuren. Wir können doch nur weiter dann über deren ihre, naja, das, was sie so treiben, dann sprechen. Aber ich glaube, wir sollten noch über die Titelfigur sprechen. Ne? Gott, ja. Godzilla, gespielt von Kenpachiro Satsuma. Das war das erste Mal, dass er im Godzilla-Kostüm gesteckt hat. Der hat ein Jahr später dann Pulgasari gespielt, aus dem Grund dann einmal. Zuvor war er ja zweimal im Gaigen-Kostüm und im Hedora-Kostüm, also war schon erfahrener Suit-Actor. Aber hier war er eigentlich zweite Wahl für Godzilla. Der eigentliche Suit-Actor ist abgesprungen. Ich weiß nicht mehr warum, was da der Grund war. Aber das Kostüm war eigentlich für den anderen gemacht. Ja. Und Kenpachiro Satsuma ist ein Stückchen kleiner gewesen als der. Aus dem Grund ist das Kostüm nicht so ganz gesessener. Und was man dem Kostüm auch anmerkt, ist, dass es wieder wesentlich steifer ist als die vorherigen Suits. Man wollte aber auch mit dem Design wieder zurückgehen an vielen Stellen, an vielen Details zum Originaldesign von 54. Godzilla hat wieder seine kleinen Öhrchen, die er so im Laufe der Showa-Ära verloren hat. Er hat wieder vier Zehen im Laufe der Showa-Filme. Ich glaube, ab King Kong gegen Godzilla hat er nur noch drei an jedem Fuß. Und er hat auch wieder so diese Fangzähne vorne. Das Problem bei der Sache ist, dass er einen ziemlich derpy Gesichtsausdruck hat. Ja. So, die Augen, die stehen halt irgendwie so in zwei unterschiedliche Richtungen weg. Und das sieht dann in vielen Szenen ungewollt witzig aus. Ja, ja. Es passt irgendwie nicht zum ernsteren Ton dann dazu. Weil es ist Design, also du hast insgesamt, wie gesagt, Es ist viel Boardroom-Meeting, es ist fast ein bisschen trocken, was das angeht. Wobei ich das jetzt in dem Fall nicht schlecht finde. Mhm. Und wenn du jetzt da dann ein bisschen böser schauenden Godzilla hättest, glaube ich, würde das helfen, weil er soll in dem Streifen ist er wieder einfach die Gefahr. Der ist jetzt nicht irgendwie so der Freund oder er ist ein netter Retter von einem noch schlimmeren Kaiju. Godzilla ist mal wieder der Böse. Wobei auch selber auch wieder etwas tragisch ist und er wirkt jetzt nicht so krass böse. Er wirkt wie ein eine Naturkatastrophe. Ja, genau. Er hat wieder so dieses, er ist halt ein großes Tier, ein großes, gefährliches Tier, das dann halt in die Stadt stampft, weil es halt auch nicht besser weiß. Oder weil es halt was zum Fressen sucht. Nukulare Energie. Und ich finde, nukulare Energie. Und ich finde, man hat schon gesehen, dass hier Godzilla wieder fieser aussehen soll. Und der sieht auch bedrohlicher aus, aber eben nur aus dem richtigen Blickwinkel. Ja. Wenn du den so schräg seitlich von unten gefilmt und dann noch so ein bisschen Schattner, dann sieht das Kostüm wahnsinnig gut aus. Das Problem ist, dass es halt bloß in 10% der Shots erwischen sie genau diesen Winkel. Und dann sind seine Augen trotzdem noch etwas zu groß. Er hat generell einen ziemlich großen Kopf. Und seine Augen sind einfach ein bisschen zu cartoonig, ein bisschen zu groß für die ganze Sache. Und ein bisschen zu, das geht halt wieder ein bisschen zu freundlich, wie halt jetzt dann so, bis gesagt wieder, als er noch der Freund auch von Kindern und Sonstigen war. Wenn dann auch noch am besten Manila daneben ein bisschen rumläuft und ein bisschen rumtanzt, kriegst dann halt direkt daran wieder eine Erinnerung. Ja, aber sie wollten eigentlich selbst vom Suit-Actor, vom Mann im Gummikostüm weg. Eigentlich haben sie angekündigt, sie bauen einen großen Roboter, mit dem dann der Godzilla-Film gedreht wird. Und das haben sie auch gemacht. Oh, geil. In vielen Szenen ist Godzilla eine 5 Meter große Animatronik. Sie nannten das ein Cybot, also C-Y-B-O-T. Und der ist dann viel für die Nahaufnahmen benutzt worden. Das Problem ist nur hier, dass der eben anders aussieht wie der Suit. Der guckt zwar noch nicht so rechts und links in zwei Ecken gleichzeitig, aber der hat dann so ganz dünne Zähne und seine Gesichtsmimik ist dann auch viel, dass er so vorne die Lippen so spreizt und er bewegt sich auch sehr steif, also er sieht sehr nach Freizeitpark-Animatronik aus. Naja, wenn er halt in 84, also... Also ein Großteil der Szenen sieht man nur die Animatronik ohne irgendetwas außenrum. Also du hast keinen Maßstab. Warum mache ich dann diese Animatronik 5 Meter hoch? Warum baue ich dann vielleicht nicht lieber eine kleinere Animatronik, die vielleicht ein bisschen smoothere Bewegungen hat? Aber ich glaube, man wollte tatsächlich viel mehr mit dieser Animatronik machen. Die haben vermutlich den King Kong von 76 angesehen, die halt auch gesagt haben, wir haben einen lebensgroßen King Kong-Roboter gebaut. Und der hat er dann genau für eine Szene hergehalten, weil er Müll war. Und die haben gesagt, ja, wir machen das, aber wir machen das richtig. Und es ist zumindest besser wie der Roboter aus King Kong von 76. Und was sie noch hatten, war auch etwas unterbenutzt, ein Godzilla-Fuß in Originalgröße. Der mit dem Kran immer so runtergelassen wurde. Den hat man ein, zwei Mal erkannt, der war ganz schick. Der war ganz putzig. Also das ist eine Sache, wo ich sage, mehr davon. Ja. Das ist doch geil. So ein gigantischer Styroporfuß oder ich weiß nicht, Schaumstofffuß mit Schuhgröße 80.000, der dann mit dem Kran runtergelassen wird und die Leute dann schön immer davon weglaufen können. Aber das zeigt dann ein bisschen... Da hast du dann immer so diese Nähe, weil das ist immer das Problem, das ist Kaiju, das ist ein Effekt und du hast die menschlichen Darsteller und du hast ja dann immer so eine Diskrepanz zwischen beiden. Und das schaffen ja nicht viele Filme, so wirklich eine Nähe zwischen Kaiju und einzelnen Personen rüberzubringen. Das ist dann entweder, wenn man es sehr dramatisch macht oder heutzutage mit modernen Effekten kann man da leichter mal einen Menschen direkt mit einem Kaiju in Kontakt bringen. Aber ansonsten, ich denke da an die King Kong-Filme von Toho, wenn dann King Kong so ein kleines Püppchen in der Hand hat, das wirkt dann leider auch nicht so überzeugend. Aber hier der Fuß, das ist eine nette Sache. Also kein Effekt, der mich so weghaut, aber das ist so, so immer gedacht, oh, schön, cool. Ja, ja. Absolut. Wäre auch ganz nett, wenn man dann ab und zu dann irgendwie so, so keine Ahnung, also man hat jetzt hier vom Design wieder mal, sein Schwanz ist lang. Und wedelt manchmal so ein bisschen rum. Hin und her? Ja, und den, wenn man dann einfach so, so, so einen Dude gesehen hätte, der dann irgendwie so, fände ich dann ganz nett, wenn dann irgendwie so, so dieser Riesenschwanz dann einfach irgendeinen Typen wegpeitscht oder so. Mega. Oder wenn dann einfach so ein Riesen, wenn der halt irgendwie so weggeht und dann hast du einfach so, so, so einen, der Schwanz, der dann entlang gezogen wird und du siehst einfach, der ist so hoch wie 15 Typen oder so. Also nicht 15, aber wie drei Menschen. Und dann wird man einfach dann nochmal, hast du das einfach ein bisschen greifbarer. Und es ist nicht mehr so abstrakt. Ja, ja. Eben so diese Brücke zwischen dem Effekt und den menschlichen Darstellern. Ich finde es wirklich schade, dass der Suit hier so derpy aussieht, dass der Cybot nicht so aussieht wie der Suit. Mhm. Die sehen beide auf unterschiedliche Art und Weise komisch aus. Das macht für mich viel vom Film leider etwas kaputt, weil eben Godzilla nicht so fies aussieht, wie er aussehen sollte. Und vor allem, wenn man den dann im Vergleich sieht zu den kommenden Godzilla-Filmen der Heisei-Ära, in dem dann Godzilla ein ziemlich konstantes Design hat. Und da sticht halt die einfach raus, weil der nicht dazu passt. Mhm. Und ab dem nächsten Film, ab Godzilla vs. Biollante, hat der dann das Design, wo ich, wenn ich an Godzilla denke, das ist dann das Design, an das ich als erstes denke, an das, was er von 89 bis 95 hatte in den Filmen. Das ist so das Peak-Godzilla-Design, oder also der mein Godzilla. Wobei man aber auch sagen muss, also der Godzilla darf ja hier in dem Streifen auch mal ein bisschen, also der darf einiges kaputt machen. Also, und der darf auch einiges an Action zeigen. Also dann ist es noch mehr, umso mehr schade, dass man sich dann bloß manchmal denkt, also ich, du hast ja, gut, wo es jetzt nicht ganz so derby rüberkommt, ist, also das U-Boot vernichtet. Oh ja, so die ganzen Szenen, in denen man hauptsächlich so seine Silhouette sieht, genau. Das ist halt sehr, sehr schön. Das U-Boot kaputt macht. Ich finde auch ein Reveal von ihm selbst nicht sehr so übel. Geil. Als so dieser eine Wachmann aus dem Atomkraftwerk kommt und vor ihm bricht so die Erde auf und dann schaut er hoch und hast du so, so eine Kamerafahrt an Godzilla hoch und dann steht er halt da und dann blickt er direkt in die Kamera und guckt in zwei Richtungen, aber generell ist es cool. Genau. Also vor allem zuerst das Wandern zum Atomkraftwerk hin aus der Godzilla POV. Muss man von oben herabschauend und dann der Reverse-Shot von dem Typen von dem Wachmann, ja. Ne, dann hast du, wie gesagt, das ist also U-Boot, du hast das Atomkraftwerk, was er ist. Dann hast du den Rampage durch Tokio, du hast den Kampf gegen X und dann hast du nochmal die Wanderung zum Vulkan, also du hast 5, 6 Punkte, wo du wirklich schöne, lange Shots auch immer wieder von Godzilla hast. Und wie du sagst, also die wären einfach um 80% besser, wenn er keinen so einen Silberblick hätte. Ja, du hast einen Super X erwähnt. Oh, Junge. Ist es auch vielleicht ein Talking Point hier? Ja, also haben sie sich beim Design, also entweder haben sie sich extrem viel gedacht, weil es sieht aus wie, als hätte Stargate Atlantis für die Jumper einfach 1:1 das gleiche übernommen. Oder Star Trek, die Shuttles. Die Shuttles. Also, Alter, wir brauchen ein Fluggerät, das gegen Godzilla kämpfen kann. Hast du Designideen? Nee. Schuhschachtel, aber abgerundet. Ich auch nicht. Okay, machen wir so. Was ich wiederum geil finde. Und ich habe mich noch nicht entschieden, was mein Top-Moment ist. Es könnte sein, dass ich jetzt meinen Top-Moment vorgreife. Kein Problem. Pseudoscience-Babbel. Kennt ihr, wer öfter zuhört und Science-Fiction-Streifen mithört, weiß, ich liebe Pseudoscience-Babbel. Und ich musste das dann direkt dann, nachdem ich den Film angeschaut habe, mal googeln, inwiefern das eventuell sogar wirklich sinnvoll wäre, Cadmium-Munition zu verwenden. Ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich musste das nachschauen, was Cadmium so mit Zusammenhang von nuklearen Energie und so weiter zu tun hat. Und das ist das Coole. Cadmium wird da zum Teil verwendet, um Kettenreaktionen zu behindern. Das hat nämlich, da habe ich mir ein Wort aufgeschrieben, Sekunde. Das hat einen hohen einen hohen Neutroneneinfangsquerschnitt. Also auf gut Deutsch, Das hat eine hohe Absorption von thermischen Neutronen und dementsprechend kann das Kettenreaktionen in Nuklearreaktoren verlangsamen. Weil es die rumfliegenden Neutronen aufsaugt wie ein Schwamm. Richtig. Gegen Gammastrahlung oder so hilft es jetzt nicht so viel wie Blei oder so, aber es kann im Prinzip ein Reaktor, wenn es blöd läuft, unter den richtigen Voraussetzungen an der richtigen Stelle anscheinend ein bisschen chillen. Also. Runterfahren oder vielleicht sogar ganz stoppen. Und es ist hochgiftig. Extrem hochgiftig. Also von dem her macht es absolut Sinn, in Godzillas Fresse Cadmium reinzupumpen. Voll geil, Kinder. Ich war absolut ja. begeistert, als ich das gelesen habe. Und vor allem war ich begeistert vom Wort hoher Neutroneneinfangsquerschnitt. Ich habe mal den Begriff aufgeschrieben, dass Cadmium ein Neutronenabsorber ist. Wird es als Neutronenabsorber benutzt. Und sowas, also solche Kleinigkeiten, ne? da lacht mein Sci-Fi-Nerd-Herz. Ja. Das hätte man im Film vielleicht sogar noch ein bisschen dicker aufstreichen können. Weißt du, da hätten ein bisschen die Wissenschaftler, weißt du, da hätten die Seen gefehlt, so, was machen wir? Und dann haben sie gesagt, ja, Cadmium wird da und da benutzt. Das machen sie schon. Da hätte dieser fucking Head of Science, ja, dieser scheiß Marine, Entschuldigung, nicht scheiß, da hätte der Marine Biologist um die Ecke kommen müssen und sagen, ja, also, ich habe da, weil ich jetzt schon seit Jahren forsche, da gibt es den Lösungsansatz, wir könnten Cadmium versuchen zu verwenden, aber wo kriegen wir da jetzt so viel so schnell her? Naja, da kriegen wir jetzt leider bloß eine kleine Ladung her, deswegen haben wir auch bloß nur für 3 Salben. Aber im Film ist es halt dann quasi schon, ja, wir haben das und das Ding schießt Cadmium. Und ich meine, sie erklären zwar, ja, wenn in Atomkraftwerken benutzt, halt die Kettenreaktion auf. Das wird dann zwar so schnell erzählt, aber das wäre irgendwie so viel befriedigender, wenn es im Film erarbeitet worden wäre. Und dann sagt man ja, wir versuchen das, aber gleichzeitig, wir wollen uns nicht drauf verlassen, arbeiten wir trotzdem nach an unserem Vogelsensor, ja. Geht, damit der Godzilla weggelockt werden kann, was übrigens saudumm ist und die Vögel in dem Film sahen scheiße aus. Du bist ja so der Sci-Fi-Bubble-Nerd-Liebhaber. Okay. Sci-Fi-Bubble-Liebhaber. Pseudoscience-Babble. Pseudoscience-Babble-Liebhaber. Ich bin ja dann das Gleiche, aber mehr so von der biologischen Seite. Und da habe ich mir so gedacht, so, der Film ist von 85 und die sagen so, Godzilla, dieser Dinosaurier, hat Orientierungsorgan wie Vögel und natürlich macht es Sinn, weil ja Vögel Dinosaurier sind. Die entstammen ja den gleichen Familienstammbaum. Und von denen her bin dann ich dort geguckt und habe so gedacht, so, ja cool, das macht auch Sinn, dass Godzilla ein global agierender Organismus. Also Godzilla ist ja ein Tier von der Größe, der kann nicht an einem Platz bleiben, der muss ja überall rumschwimmen. Ansonsten würde der nie genügend Futter finden. Und für so ein Tier macht es natürlich absolut Sinn, dass er ein Richtungsorgan hat, dessen Zugvogel gleicht. Also die Erklärung, also macht vielleicht nicht hundertprozentig Sinn, aber so im Rahmen dieses Filmes ist die schlüssig. Und das, was im Film weniger schlüssig ist, ist, dass er das aufzieht, als würden irgendwie Vogellaute ihn anziehen. Ja. Das hätte man auch noch anders da verpacken können, sondern Motto, weißt schon, Godzilla, letzter Dinosaurier, oh, Vögel sind Dinosaurier, das ist so das Nächste zu ihm und das deswegen so als Heimweh oder als Einsamkeit folgt er denen. Man hätte es auch auf diese Art und Weise aufziehen können, aber sie haben es mit dem Richtungsorgan gemacht, aber das lässt sich halt in einem Film schlecht audiovisuell darstellen und aus dem Grund waren es dann die Vogelschreie, die dafür benutzt wurden, um als Stand-in für eben die Beeinflussung des Richtungsorgans zu sorgen. Es ist ja auch nicht so, dass er mit Rufen angelockt wird. Die stellen ja keine Lautsprecher auf, sondern es ist ja mehr wie so ein sie stellen ja das auf die Frequenz seines Organs ein und aus dem Grund läuft er ja quasi nicht schreien hinterher, sondern so sein Richtungsorgan spinnt dann einfach. Und läuft halt einfach so, da muss ich irgendwie hin. Was mich übrigens, da will ich mal kurz aufspringen, das hat mich kurz ein bisschen getriggert. Bei der Erforschung dieses neuen Organs als der Professor mit Kopfhörern, wie wir beide gerade da sitzen, da sitzt und es ist trotzdem bolle lauter, denke ich mir, warum hast du denn überhaupt einen scheiß Kopfhörer auf? Weil es so laut ist. Der hört das anders an. Ja, fand ich einfach dumm. Ja, es ist, ja. Aber fand ich trotzdem ganz netten Ansatz. Also dann, du hast halt irgendwie so dieses Sinnesorgan und dass man das jetzt mit einem Audiosignal macht, naja, vielleicht ein bisschen bescheuert. Das hätte man dann, finde ich, auch ein bisschen gut. Ist jetzt eigentlich keine Kritik in dem Sinne. Hätte man vielleicht dann ein bisschen eleganter lösen können, wenn man dann einfach sagt, na, wir imitieren das so, als wäre es jetzt vom Nordpol oder was auch immer, so das magnetische Signal und das steuert ihn da jetzt zu uns. Ja, oder keine Ahnung, ja. Das ist so ein Signal von ihm. Aber egal, ist Alexa geschenkt. Also ich fand es eine ganz nette Idee, dass man ihn dann irgendwie so mit sowas hinlocken kann. Ist immer noch besser als jede Menge Fisch auf dem Times Square. oder ist es das? Naja, ist es das? Ich weiß nicht. Was anders, was auch noch im Film auftaucht, sind diese Seeläuse. Über die sollten wir vielleicht auch noch sprechen. Diese Parasiten am Anfang. Ja, weil die dann im späteren Verlauf einfach vom Film vollkommen egal sind. Ja. Finde ich auch faszinierend. Es schlägt schon mal einen sehr gruseligen Ton an mit diesen ganzen mumifizierten Leichen. Die Seelaus selber ist auch gruselig, außer wenn sie eben so einen Faden gezogen entlang durch den Raum fliegt oder schwebt. mich hat es sehr an den Anfang von Rodan erinnert, der auch so anfängt mit diesen Rieseninsekten, die aus dem Berg rauskommen und wo sich dann herausstellt, oh, der Rodan, der frisst die. Und was dann auch ähnliches zu Rodan ist, am Schluss von Rodan ballern die auf den Vulkan, dass der Vulkan ausbricht und Rodan stürzt, also die beiden Rodan werden dann auch von der Vulkaneruption verschluckt. Also Toho tut das schon so ein bisschen so in den eigenen, im eigenen Katalog suchen nach tollen Sachen, die sie mal wieder kopieren könnten. Also das mit den, also Super X gegen Godzilla kämpft, da schießen sie auch so Leuchtkörper ab und Godzilla guckt so, oh, Leuchtkörper und brüllt die an. Und das ist auch ähnlich zum zu Varan von, ich weiß gar nicht, von Varan war, ich glaube 58. Aber das wird das ja auch so gemacht, nur dass eben dann die Leuchtkörper irgendwie noch einen Sprengstoff drin hatten, dass er den verschluckt hat. Und hier ist mit dem Cadmium auf jeden Fall deutlich besser gelöst. Man merkt, man bedient sich so ein bisschen an den eigenen Klassikern. Und ich finde auch generell ein Kaiju mit einem Vulkan umbringen, so eine Naturgewalt mit der anderen Naturgewalt, das macht für mich auch so in so einem Film schlüssig Sinn, dass das Militär kann es nicht, aber halt bloß die Natur kann ihn aufhalten. Ne? Und keine Atombomben, die Russen schicken. Ne? Aus Versehen. In der Originalversion. Aha. Die Amis haben es wieder umgeschrieben, dass die Russen die Bösen sind. Ich verstehe. Also von dem Film gibt es für uns drei relevante Schnittfassungen. Mhm. Es gibt die deutsche Kinofassung, die war bei so 82 Minuten, glaube ich. Die Originalfassung, die dauert 103 Minuten. Und es gibt die US-Fassung, die dauert 91 Minuten. So, inzwischen auf dem deutschen Markt erhältlich, also schon seit, ich glaube, fast 20 Jahren, ist der sogenannte Director's Cut vom Film. Das ist einfach die Originalfassung, die Originallänge. In Deutschland ist der Film einfach kürzer geschnitten worden. Da hat man sich einfach gut 20 Minuten rausgekürzt. In den USA haben sie den Film ähnlich behandelt wie den Original-Godzilla von 1954. Mhm. Wenn du dich erinnerst, da haben sie auch den Film zerschnitten und haben neue Szenen gedreht mit einem Schauspieler, der Raymond Burr heißt. Der war damals dann quasi ein amerikanischer Reporter, der halt zufällig in Tokio war und darüber berichtet hat. Und der war dann auch der Erzähler des ganzen Films. Und die amerikanische Fassung vom Original-Godzilla, dem dann Godzilla King of the Monsters hieß, das ist kein schlechter Film, Aber es ist halt bei weitem nicht so gut wie die Originalschnittfassung. Und hier für dieses Reboot haben sie es ähnlich gemacht. Sie haben dann eben auch Szenen im Pentagon, wo die Amerikaner dann drüber sprechen, was so passiert. Und da stapft dann Raymond Burr, der in der amerikanischen Version des ersten Godzilla-Films mitgespielt hat, stapft der gleiche Schauspieler wieder rein, 30 Jahre später. Der hat in der Zwischenzeit eine ziemlich erfolgreiche Detektivserie, Perry Mason, gehabt. Okay. Stapft dann wieder rein. Und die Amerikaner damals, die Distributoren, die wollten den Film mehr oder weniger zu einer Parodie machen. Also sie wollten das Ganze schön ulkig machen. Also neu synchronisieren und halt mit Gags und so. Und Raymond Burr hat gesagt, spinnt ihr? Wenn ihr sowas macht, bin ich sofort aus der Tür raus. Wir behandeln diese Sache ernst. Hat zu größten Teil geklappt. Einzige Sache, die da ein bisschen durchgeflutscht ist, ist dann zum Beispiel, dass halt im Pentagon ein großer Dr. Pepper Automat im Hintergrund steht, weil Dr. Pepper teilweise mit eben die amerikanische Fassung finanziert hat. Und die wollten dann auch, dass Raymond Burr dann so genüsslich Dr. Pepper trinkt. Und die haben es dann hingestellt und er muss dann einfach nur mit bösen Blicken geantwortet haben. Und dann sagt er, okay, dann halt nicht. Es trinkt dann halt irgendein Military Dude in einer anderen Szene während des Gesprächs. Also ich finde den Dude gerade richtig sympathisch, muss ich sagen. Dass es eine amerikanische Fassung gibt, die eben Godzilla auch seriös behandelt, liegt anscheinend viel an Raymond Burr, der eben auch im Original, so glaube ich das, die hat auch den sein Voice-Over Godzilla has turned the heart of Tokyo into a sea of flames. Also das war schon geil. Also da will ich der US-Fassung gar nichts absprechen. Ne? Und hier hat er dann eben auch den großen theatralischen Endmonolog, und dann sagt, ja, Godzilla, tragische Figur und wir müssen aufpassen, dass wir uns gegenseitig zerstören. So dieses klassische am Ende von den Kaiju-Filmen, so, ja, Kage und Atomwaffen auch, geil. Und das bringt eben der rüber. Aber eben eine Änderung ist, dass die Russen nicht so unschuldig sind, wie es in der japanischen Fassung ist. Wenn du dich daran erinnerst, die russische Rakete wieder losgeschickt. Die haben ihr Schiff im Hafen von Tokio stehen, wo die Steuerung für die Atomraketen ist. Und da das Schiff von Godzilla kaputt gehauen wird, muss dann schnell der russische Mitarbeiter unter Einsatz seines Lebens da reinlaufen, um die Detonation und den Start zu stoppen. Mhm. Und der schafft es dann eben nicht. Und in der US-Fassung ist es halt eben so, dass er sagt so, nein, Godzilla greift an, wir müssen ihn aufhalten. Und das ist dann eben der reinläuft. Und dann haben sie so einen Filmschnitt, wie jemand auf den Knopf drückt, mit reingeschnitten, dass er dann die Rakete startet, um Godzilla aufzuhalten. Ist dann zwar auch nicht ganz böse, sondern weil er eben sagen hat, ja, wenn der dann weitergeht, was macht er dann noch alles kaputt? Dass das Gleichgewicht der Großmächte, das die Originalfassung eigentlich sehr schön hält, ist hier dann ein bisschen über Bord geworfen worden. Weil, hey du, es ist 85 und du wirst ein US-Publikum erreichen, da muss der Ruski böse sein. Selbstverständlich. Außerdem sind es Kommunisten. Und Kommunisten, wie wir wissen, sind immer böse. Ein interessantes Detail zu der Atombombe der Russen, die wurde ja von einem Launchpad in der Atmosphäre abgeschossen. Von einem Satelliten? Von einem Satelliten. Mhm. Was da interessant ist, das bin ich zufällig eigentlich auch drauf gestoßen, dazu gibt es, Gott sei Dank, in der Realität Verträge. Ja, super. Und die halten sich Gott sei Dank auch wirklich immer alle, gell? die das verhindern sollen. Und das war unter anderem auch im Wettrennen um die Vorherrschaft im Weltraum. Da gab es ja zum Beispiel so den Mondvertrag, laut dem dann keine böse Basis, also jetzt so wie in Iron Sky oder so, auf dem Mond gebaut werden darf. Ich muss die ganze Zeit schon Iron Sky denken, so also mit dem Vertrag, dass keiner im Weltraum also die Waffen macht und bei Iron Sky erst dann die ganzen Raumschiffe auftaucht. Und von den Russen dann sogar die Meere als gigantische Sterne in Zerstörer auftaucht. Ja, genau so. Habt ihr alle jetzt ein Raumschiff gebaut? Die finden wir nicht. Ich finde es sehr schön, außerdem jetzt hier wieder mit der deutschen Sprache. Also anscheinend international heißt das Ding Outer Space Treaty und auf Deutsch heißt dieser Weltraumvertrag Vertrag über die Prinzipien zur Regelung der Aktivitäten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper. Ich weiß jetzt Also nicht, das ob ist der... das Deutscheste, was ich jemals im Kontext der Raumfahrt gehört habe. Ich weiß nicht, ob der, also habe ich jetzt bloß das gefunden, ich weiß nicht, ob der dann auf Englisch eigentlich auch einen langen Namen hat, aber ich fand es toll. Wurde 1967 anscheinend unterzeichnet und ist dann in Kraft getreten. Und da geht es wirklich darum, dass eben solche Sachen wie Satelliten, die mit Nuklearwaffen bestückt sind, oder andere Sachen, andere Waffen oder so weiter haben, dass das eben nichts ist. Da gibt es ja zum Beispiel, was ich super interessant, wirklich im Sinne des Wissenschaftlichen, weniger im Martialen finde, ist zum Beispiel das Projektor. Sagt ihr das was? Das sind die Rods of God. Das waren Pläne von den Amis, die wollten Ah, die wollten gigantisch. einfach bloß was runterfallen lassen, ne? Aber das Genau, ist so der aus Dinger, ja. Tungsten. Tungsten, was ist Tungsten auf Deutsch? Wolfram. Wolfram, glaube ich. Gigantische Wolframstäbe, Pfeiler. Was heißt gigantisch? Also einfach große. Wollten ja an den Satelliten ranhängen und dann einfach ballistisch runterfallen lassen. Weil das Ding, Wolfram, extrem hohe Dichte, wird extrem schnell, hat er auch formschnittlich geschrieben, und der Aufprall hätte dann so viel kinetische Energie wie ein fucking nuklearer Schlag freigesetzt. Vollkommen Banane, theoretisch möglich, extrem teuer, leider nicht kostenrelevant genug. Egal. Was Also, heißt Gott sei leider? Gott sei Dank. Dank. Ich meine, der Vorteil gegenüber Nuklearwaffen wäre zumindest die fehlende Fallout. Strahlung. Ja, aber so, und das finde ich wieder schön. Das finde ich geil bei solchen Streifen, wenn die so Sci-Fi-Elemente haben. Da komme ich dann wirklich halt so wirklich auf den Science-Teil. Das mag ich einfach. Ja. Ja, aber long story short, das mit den Nuklearwaffen im Weltraum ist hoffentlich Gott sei Dank kein echtes Thema. Nächstes Thema in dem Rahmen. Ein Overused Trope aus den 80ern und 90ern bis zum Umfallen, was ja auch wieder da ist. Ich habe drei Buchstaben für euch. E-M-P. Ah, oh, ich lieb's. Der elektromagnetische Puls. Ja, den hast du hier da. Also die eine Atombombe wird von der anderen Atombombe direkt über Tokio in die Luft gejagt. Und die Super X geht dadurch flöten. Kurzzeitig zumindest. Kurzzeitig zumindest. Aber du hast ja nicht nur irgendwie so einen Puls, sondern der wird dann eben auch dargestellt, dass du wie ein Wetterleuchten über Tokio hast Was tatsächlich sogar richtig wäre, und ein Gewitter, das dann entsteht. das weiß ich jetzt nicht. Ich gebe dir recht, dass es vermutlich der EMP gewesen wäre, der dann Godzilla wieder die Pumpe angeschmissen hätte. Ich habe das so durch das Leuchten und so früher als Kind, bevor der EMP mir so bewusst war, habe das eigentlich mehr so als empfunden, dass die Strahlung trotzdem runterkommt und dass Godzilla jetzt durch die Strahlung wieder aufgeweckt und halt dann eben durch die Blitze. Aber das Griffige, der EMP belebt ihn wieder. Das, ja, ist Sinnvoller, sinnvoller, ne? ja. Finde ich aber echt cool dargestellt, weil sonst machst du beim EMP oder so, wenn der im Film gezeigt wird, da hast du dann so diese klassische blaue Energiewelle oder so. Und das wird ja da fast sowieso diese Aurora Borealis oder was dargestellt, also dass du wirklich so dieses Leuchten hast. Und da habe ich dann auch mal nachgeschaut, das ist, glaube ich, sogar relativ realistisch. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann wirklich aussehen würde, aber durch die Entladungen in der Atmosphäre, durch diese nukleare Explosion, gäbe es da auf jeden Fall eben solche Leuchterscheinungen in keine Ahnung welchen Farben, aber die oberen Schichten der Atmosphäre wären auf jeden Fall eine Zeit lang recht hübsch. Ich meine, eine Sache hast du da auf jeden Fall, das ist sogenannte, ich muss jetzt googeln, mein Cherenkov-Strahlung, das in Godzilla ja vorkommt. Das ist die blaue Strahlung, die von Radioaktivität ausgeht. Das ist der blaue, ist der mysteriöse blaue Blitz von Tschernobyl, der damals gesehen wurde. Das blaue Leuchten, und aus dem Grund leuchtet ja eben Godzillas Rückenplatten blau und auch sein atomarer Atem ist blau, weil eben tatsächlich ein Lichteffekt ist, der durch nukleare Strahlung verursacht wird. Nukula. Nukulare Strahlung, mein Gott. Kein Problem. Aber es ist so schön, diese ganzen Science-Fiction und Pseudoscience-Sachen, die trotzdem hier wieder auftauchen. Und da finde ich es dann in dem Hinsicht auch nicht schlimm, dass dann die Super X so langweilig aussieht. Mhm. Ich wollte noch einen Vergleich zu dem bringen, denn mich hat das erinnert an, kennst du noch Saber Rider? In The Star Sheriffs. Da war einer von denen, der hieß Fireball. Das war eigentlich die Hauptfigur in der japanischen Originalserie. Aber der war ein Rennfahrer und der hat so ein Rennauto gehabt. Und das war auch so abgerundet. Und das hat dann oben auch so eine Klappe gehabt, die dann hochging. Und da hat es dann Raketen rausgeschossen. Also wie beim Super X, der dann auch so oben so eine Klappe aufgeht. So hochfährt, wo dann die Raketen rausgefeuert werden. Das Ding muss sich da so an Silver Rider denken. Und das ist ja auch so eine ähnliche Form. Und was dann eben auch beim Super X gut ist, wie dann Godzilla den platt macht, indem er ein ganzes Haus raufwirft. Und hier haben wir auch eine Sache, die bezeichnend für diese Inkarnation von Godzilla ist. Godzilla wurde hier wesentlich größer gemacht als das Original. Original Godzilla ist 50 Meter, dieser hier ist um die 80, später wird er dann noch bis zu 100 Meter oder so hoch wachsen. In der deutschen Synchro-Fassung, weil ich habe mir den Film einmal auf Japanisch und einmal auf Deutsch gegeben, gibt es einen Übersetzungsfehler, als der Professor so mit seinem Zollstock an den Fotos von Godzilla rumhält. Da sagt er im Japanischen, ja, der hat eine Länge von 80 Metern und im Deutschen sagt er, allein sein Arm ist 80 Meter lang. Also, Ich glaube, dann hätten sie ganz andere Probleme, du. Aber obwohl er diesen Wachstumsschub erhalten hat, ist er trotzdem ein Zwerg im Vergleich zu diesen Wolkenkratzern, die da inzwischen in Tokio rumstanden. Ja. Das sieht ja schon fast etwas verloren aus. Das ist der Grund, also so ein Kaiju muss immer ein bisschen mit der Stadt mitwachsen, in die er reinstopft. Finde ich aber jetzt hier nicht so schlimm, wenn du dann eben so Szenen hast, wie, dass er so in diesen Wolkenkratzer so reinfällt, also K.O. geht. Das war dann auch übrigens die Szene, wo ich meinen Papa gefragt habe, der steht wieder auf, oder? Der ist nicht tot, oder? Der lebt dann wieder, der steht wieder auf, den haben sie nicht umgebracht. Oh. Weil du da jetzt schon bist, sie haben ja auch eine wunderschöne Szene hier im Godzilla Minus One wieder aufgegriffen mit der U-Bahn und so. S-Bahn. Mit der S-Bahn, ja. Das ist ein Godzilla-Klassiker. Ja, das hat er auch schon im ersten Mal. So, Godzilla hasst zwei Sachen. Das ist Kraftwerke und Public Transportation. Ja. Zu Recht. Aber da fand ich ganz nett, wie er das hochgehoben hat und reingeschaut hat und die Leute haben einfach bloß so zurückschauen, so, hallo. keine Panik oder so. Hi. Wobei, das hat ein bisschen so die Grenzen des Anzugs aufgezeigt, weil du merkst, als es dann zum Anzug schaut, dass der unmöglich den Zug so hoch hätte heben können, dass er reinschauen hätte können. Das hätten es mit zwei, drei kleinen Schnitten, wäre das gegangen, und es war auffällig, wenn er dann zuerst die Animatronik, die so rumbrüllt, und dann wieder ein Schnitt zum Anzug, die halt so den Zug so auf Bauchnabelhöhe hat halten können. Eine Sache, wo der Film ein bisschen kein eindeutiges Statement abgibt, ist, ob das tatsächlich der gleiche Godzilla ist, wie aus dem ersten Film oder nicht. Ja. Also eigentlich sagt er, Godzilla ist zurückgekehrt und jetzt hat, also es hört sich so an, als wäre das der gleiche Godzilla. Oder also würden die zumindest meinen, das ist der identische Godzilla, von dem wir eben im 54er-Film. Dann gibt es aber später auch ein paar Dinge, wo angedeutet wird, das ist jetzt der zweite. Also das ist so ein bisschen. Sie wissen es vermutlich selber nicht. Wir als Zuschauer haben im Originalfilm gesehen, wie sich hier Godzilla auflöst wie eine Brausetablette. Also zuerst Skelett und dann gar nichts mehr. Aber gut, das haben ja die Leute nie gesehen. In der US-Fassung sagt Raymond Burrs Figur, dass nie eine Leiche gefunden wurde. Was ja auch logisch ist, wenn er sich komplett aufgelöst hat. Ja, ich kann verstehen, dass die Figuren im Film nicht wissen, ob das jetzt der gleiche Godzilla ist oder ein zweiter Godzilla. Mhm. Aber ich würde mir wünschen, dass mir als Filmschauender gesagt wird, hey, Serizawas Opfer war umsonst oder nicht. Es ist dann aber wahrscheinlich auch so ein bisschen Absicht, um zu sagen, der wenn weg ist, dann kommen die nächsten fünf. Also, who knows? Upsie. Ja. Um mal wieder auf was zurückzukommen. Ich habe schon gesagt, dass die Vögel richtig scheiße aussahen. Die waren halt Handanimationen, die waren reingemalt. Ja, es sah nicht so toll aus. Andere Sachen, also du hast ja schon gesagt, dass das mit dem Scaling zum Teil ein bisschen schwer war. Also Godzilla sah dann, obwohl er 80 Meter lang sein soll, gar nicht so riesig neben den Wolkenkratzern aus. Mhm. Ich finde aber insgesamt die ganzen Miniaturen und so weiter waren echt schick. Sie mussten zwar auf Detailgrad verzichten, wie schon gesagt, sie haben die ganzen Miniaturen haben sie in einen anderen Maßstab gebaut, weil eben ein menschlicher Schauspieler ist halt so groß wie ein menschlicher Schauspieler und wenn Godzilla größer sein soll, dann müssen halt eben die Miniaturgebäude kleiner werden. Ja. Aber sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, diese Wolkenkratzer schön aussehen zu lassen, im Sinne von die Fenster reflektieren schön, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Sondern wenn sie was kaputt machen, man sieht zwar dann trotzdem, dass die innen relativ leer sind. Ich weiß nicht, ich habe das, die Kritik habe ich ein, zwei Mal gehört, aber ja. Ich finde es eigentlich insgesamt fand ich echt okay. Also der Miniaturhelikopter, den man dann zum Beispiel mal gesehen hat, der sah super aus. Die Explosion, die war da dann aus. Ja, klar. Sinking of Japan. Der Feuer sah echt gut aus. Und ich fand auch das erste Mal, wie er seinen Strahl eingesetzt hat, seinen Atomic Breath, fand ich auch super. Also rede ich vielleicht noch später drüber. Ah, okay. dann werde ich da jetzt mal nicht das kaputt reden. Aber das sah super aus. Und ich finde, insgesamt hast du dann trotzdem von den Miniaturen dann auch gemerkt, es sind ein paar Jahre her und jetzt haben sie da halt mal wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Hm. Also ich finde, es sah da insgesamt, was Effekte und so weiter angeht, auch mit SpaceX, sah ein bisschen... Die Fahrzeuge, die Miniaturfahrzeuge haben nicht wie Spielzeug ausgesehen. Genau. Das ist was das in der Showa-Ära öfters mal vorgekommen ist. Ja. Aber hier, wenn halt so ein Miniatur, es gibt ja die Laser-Trucks, die Maser-Trucks, wie sie da heißen. Und ich glaube, in dem Film waren sie Laser, in der Showa-Ära hieß Maser. Mhm. Ist ja egal. Hat die schönen Science-Fiction-Laser-Waffen-Trucks, die da eingesetzt wurden, und die haben nicht wie die Spielzeugtrucks ausgesehen, sondern es hat reingepasst. Nee, auf jeden Fall. Also da hast du wirklich dann jetzt wieder Fortschritte gemerkt. Und du hast da schöne so Composite-Shots. Also das ist dann auch so, dass als Godzilla eben so halbtot da liegt und dann die Menschenmassen so strömen und nachgucken, was ist jetzt mit dem? Das hat auch irgendwie was Cooles gehabt. Ja, und jetzt verstehe ich auch, wenn wir Filme in dieser Ära so richtig anschauen, jetzt verstehe ich die Parodien von Austin Powers oder anderen Filmen, wo dann die ganzen Leute weglaufen und einfach bloß Godzilla schreien. Also da habe ich mich als großer Mike Myers-Fan gleich wieder dahin versetzt gefühlt, wo dann der eine Schauspieler zum anderen sagt, das ist nicht Godzilla, wir wissen, dass es ist, aber es sieht so aus, also schreien wir. Obwohl er es nicht ist. So, wohl ist nicht, sollten wir weglaufen, als ob er es wäre. Und also, ja, da erkennt man jetzt dann doch eine klare Handschrift. Lass mich mal überlegen, hab ich noch was oder. Amerikanische Russen! Jetzt wäre fast der Gesprächsstoff ausgegangen und dann ließ ich da noch meine Notiz. Heiland, ist das russisch beschissen, was da gesprochen wird? Ich kann wirklich kein Russisch. Also ich konnte mal eine Zeit lang, ich war mal in Russland, in St. Petersburg zum Urlaub, war echt geil, geile Stadt. Zurzeit eher schwierig. Aus Gründen. Also ich kann überhaupt kein Russisch. Also Bajolsta, Spasiva und dann Ende der Durchsage. Gott, haben die, das waren amerikanische Schauspieler, bin ich mir ziemlich sicher, die haben dann halt so ein bisschen rundere Augen gehabt, dann schmeißt man die da rein. Wenn es blöd läuft, hat der gleiche Dude dann noch später einen der Amerikaner irgendwie gespielt, der dann noch mit rumgelaufen sind. Und du hast da wirklich teilweise eine amerikanische Aussprache in dem Russisch gehabt. Und also, Du hast aber bei ein paar anderen Schauspielern hast wieder richtig gemerkt, okay, der Typ kann Russisch. Und dann hat der Captain geantwortet und du denkst bloß so, der nicht. Fand ich aber irgendwie schon fast wieder süß. Ja, ganz ehrlich, in Japan, die mussten Schauspieler nehmen, also nicht japanische Schauspieler nehmen, die sie bekommen haben. Und da ist dann, wenn da mal ein paar Gute dabei sind, dann ist das auch schon... Dann haben sie da schon einen Glücksgriff gelandet. Und ich meine, in amerikanischen Filmen war das ja auch nicht besser. Man denke an Rocky IV, in dem die Russen einfach nur Kauderwelsch gesprochen haben. Ja, oder dann kommt einfach irgendwie Dolph Lundgren um die Ecke und spielt einen Russen. Den ja. Russen. Ja, ist nicht anders. Ja. Oder, stirb langsam. Zerschießt der Glas. Das mit den Deutschen ist so, ja, du brauchst auf jeden Fall einen Briten, der einen Deutschen spielt. Oh, ich finde zumindest dieser Look hat so diesen Lenin-esken. Wenn du den Schauspieler, der den amerikanischen Botschafter gespielt hat, und den Schauspieler, der den russischen Botschafter oder den sowjetischen Botschafter gespielt hast, einfach nebeneinander gestellt hättest, dann hättest nicht gewusst, wer sein du soll. Du hättest es gewusst. Ja, genau. So einfach ist es. Es mag vielleicht auch durch Vorurteile geflickt sein, absolut, aber ja. Okay, wollen wir darüber reden, wer oder was das Monster oder die Metapher des Films ist, was die Botschaft Krieg. Ist, die Message. Ja. Kalter Krieg, Ende der Durchsage. The Return of Godzilla hat hier Godzilla eben in die geopolitische Realität der 80er geholt. Der feine Herr. Ja, also das braucht man das mal, glaube ich, auch gar nicht so groß zerdebattieren. Das war, ich fand es in dem Sinne sehr gut, dass weder irgendwie geheißen hat, der böse Russe oder der böse Ami in dem Sinne, also scheiß Kapitalisten oder scheiß Kommunisten, sondern einfach bloß scheiß Krieg und scheiß Atomwaffen. Und eben das eben aus der Sicht einer Nation, die so ein bisschen Spielball der Großmächte ist, weil die Japaner, die haben ja eine nicht unbedingt rosige Vergangenheit mit beiden. Ja. Obwohl man jetzt inzwischen sagen kann, dass die durchaus dann eher westlicher geprägt ja, sind. Ja, schon. Sie haben Erfahrungen, unschöne Erfahrungen gemacht. Also, wie hieß es? Die Erinnerungen an die verheerenden Folgen von Little Boy und Fat Man sitzen noch immer tief. Ja. Ja, weil an der Bevölkerung einfach mal Atomtests durchgeführt wurden. Und eben nicht nur durch die tatsächlichen direkten Einschlag, sondern eben, da hast du dann noch die Geschichte vom Fischerboot, der Lucky Dragon Number 5, der dann eben auch direkter Einfluss auf den ersten Godzilla-Film war, was ja mehr oder weniger ein Remake von dem Fischerboots, von den Sachen gemacht haben, die Fischer da erlebt haben. Ja. Ja. Also du kannst, wenn du ein Double Feature machst aus Godzilla von 54 und den 84er, hast du klar, da kann die Botschaft nicht sein. Und dann kannst du noch einen Shin Godzilla dahinter angucken, und das sind dann so die thematische Trilogie in dem Sinne. Naja, dann ist einfach das Thema Nukular und internationale Konflikte sind scheiße. Und das kann ich unterschreiben. Also, ist schön. Dann reden wir doch über unsere Top- und Flop-Momente. Wollen wir mit unseren Flop-Momenten anfangen? Sehr gerne. Mein Flop-Moment ist jemand, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Oh, ich glaube, ich weiß schon. Willst du vielleicht den Comic-Relief-Charakter ansprechen? Ne? Dieser gottverdammte Penner. Ist einfach und eigentlich kann man das dann noch ausweiten vom Penner. Es ist halt wirklich ein Penner. Und ich... Es ist ein Obdachloser, aber er hat dieses Stereotyp, dass man mit einem Penner in Anführungszeichen gleichsetzen würde. Das ist ein Stereotyp. Ich wollte mich gerade selbst dafür schelten, wie ich dann despektierlich über diese Person spreche. Aber ich kann es einfach nicht helfen. Der geht mir auf den Sack. Der komplett überflüssiger Charakter. Der hat null Mehrwert für die Story. Er hat mal einen fucking Schlauch gehalten, damit die anderen da runterkommen. Also, was für ein Schwachsinn. Er frisst sich da irgendwo durch, einfach nur um sein Image zu stärken. Er ist ein Penner und er schmarotzt sich da durch, während der Rest im Chaos versinkt. Also, Und der Comic Relief ist auch gar nicht so comical. Also er ist, ich musste kein einziges Mal wegen dem Dude schmunzeln. Die deutsche Synchro ist in der Hinsicht etwas ulkiger. Der sagte danach so, ja, jetzt trinke ich erst mal, ich glaube, ein Chardonnay oder sowas. Und so, das Gesöff, das können die Franzosen behalten. Und als dann, okay. Ich hole mir jetzt einen Reiswein. Und als dann, dann geht er von seinem Tisch weg und dann steht ja Godzilla direkt vorm Fenster und brüllt. Und als er dann so zurückstolpert und zurückfällt und dann am Boden liegt, sagt er, du hast doch auch nicht mehr Ahnung von Getränken. Sieh zu, dass du abhaust. Lass mich völlig in Ruhe. Aber siehst du, ich habe gelacht. Ich habe gelacht. Franzosenbashing. Es ist so leicht. Es ist so leicht. Aber es, ja. Es ist einfach... Und auch was dann da außenrum... Also eigentlich muss man diesen kompletten Abschnitt vom Film dann auch noch mit reinnehmen. Weil diese Story, warum sie nicht aufs Dach kommen, um vom Helikopter abgeholt zu werden, von ihrem Labor, das mitten in Tokio ist, wo Godzilla angreifen wird. Warum sind die da noch? Warum wurden die nicht lange evakuiert? Die sind eventuell der letzte Plan, der noch irgendwie Godzilla aufhalten könnte. Hey, was machen wir? Wir testen das Ding gleich mal, dass Godzillas Orientierungssinn beeinflusst. Wo steht er dann? 10 Meter vor unserer Haustür. Vielleicht dreht er sich ja her. Mit ein bisschen Glück frisst er uns nicht gleich sofort, nachdem wir das Signal aussenden. Es ist einfach sinnlos. Flop, Doppelpunkt. Die Leute sind in dem komischen Treppenhaus eingesperrt. Danke. Das auch noch. Das also, meine Notiz. Im Prinzip, meine Notiz ist eigentlich im Prinzip Penner und kommen nicht zum Helikopter. Vor allem, wir brauchen das nicht. Es würde ja reichen. Ich verstehe, dass sie vielleicht direkt in Tokio ihr Labor haben. Dort ist das ganze Equipment. Dort machen sie den Test und Da wär das vielleicht angebracht gewesen, dass man davor schon zu ihnen geschalten hätte. So, wir arbeiten dran. Oh, Godzilla greift jetzt an. Wir müssen jetzt fertig werden. Ach du Scheiße. Also, wir können jetzt dann einfach weglaufen, weil wir müssen das noch fertig machen. Da hätte ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt werden können. Und dann, als sie fertig sind, dann sollen sie das von mir aus testen und er steht direkt vor uns. Wir haben jetzt keine andere Chance. Wir müssen es jetzt prüfen. Okay, es funktioniert. Los. Ab dem Moment macht es keinerlei Sinn, dass wir während diesem ganzen Kampf zwischen den Super X und Godzilla ständig wieder zu denen schalten. Wir versuchen mit einer Bohrmaschine hier dieses Fallgitter da aufzubohren und sich dabei in den Arm bohrt. Vollidiot. Was für ein Trottel. Ohne Scheiß, also was kann der eigentlich? Also ich bin jetzt nicht der handwerklich Begabteste. Aber mit einem fucking Bohrer umgehen ist jetzt halt keine Raketenwissenschaft. Und sich dabei in den Arm zu bohren. Im Prinzip sind das ja fast Raketenwissenschaftler von der Scheiße, die die machen. Er ist Reporter. Okay. Und es ist vor allem, also wie lang ist die Originalfassung nochmal? 102 Minuten. 103 über 100 Minuten. Ja. Du kannst also locker lässig für einen immer noch anständigen Schnitt 12 Minuten rausschneiden. Ja, also und ich finde eben auch einfach die ganze Sache mit, können nicht einfach aufs Dach gehen. Okay, ich kann verstehen, Dachset kostet mehr wie einfach dieser Raum. Von mir aus lasse ich Göldner, dann soll der Hubschrauber kommen und sie durch das Fenster raus. Aber dieses Drama, dass sie nicht aufs Dach können, das ist unnötig. Und vor allem diese absolute Hirnverbranntheit, wo dann der Dude dann an dieser Schlaufe hängt und so, Alter, nehmen wir mal das noch mit, das was unser Leben jetzt irgendwie retten soll vor Godzilla. Lass mich nicht fallen, geil. Dass er zuerst mal noch raushüpft und dann wieder hochgezogen werden muss. Also, wie ich diese Szene umgebastelt hätte, wäre das... Einfach ganz rauslassen. Nee. Pass auf. Sie fragen den Hubschrauber an. Der Hubschrauber kann aber nicht kommen, weil Godzilla in der Stadt wütet. Sie sagen, wir fliegen da nicht rein. Dann ist Godzilla ausgeschaltet. Okay, wir können euch jetzt abholen, wir evakuieren euch. Und sie nehmen den Professor mit und dann wacht Godzilla wieder auf. Und Godzilla feuert einmal den Strahl so in die Richtung und der Pilot sagt, wir müssen hier weg, weil Godzilla feuert auf. Und Godzilla hat uns gesehen, Godzilla will den Hubschrauber kaputt machen. Und aus dem Grund bleiben die anderen zurück. Es wäre stimmiger und es wäre mehr verwoben mit der Handlung. Oder du könntest noch den EMP angreifen. Warum sollen die Penner überhaupt zurückbleiben, wenn sie 10 Sekunden später sagen, hey, da müssen wir auch hin. Und dann landen sie mit dem fucking Heli daneben. Woher kommt der jetzt? Warum? Es ist ein Reporter und Entschuldigung, sie hat einfach in dem Film wirklich nicht mehr zu tun, als daneben zu stehen und hübsch auszuschauen. Ja, es ist die Sekretärin vom Wissenschaftler. Nicht mal das, was macht die überhaupt? Sie bringt einen Kaffee. Also, ja. Sekretärin. Okay. Nee, sie ist eine Sekretärin im Sinne von einem 80er-Jahre-Film. Okay, ja, okay, geh ich mal. Ach, das hat mich, also das hat mich wirklich angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen, vom großen Finale. Das hat sich dann einfach so dermaßen gestreckt und dann ist, ja, also, dann kommen die einfach auch mit einem Helikopter. Woher? Wieso? Und was, das, ja, dass sie halt mit dort stehen können und Godzilla beim Sterben ansehen müssen, aber das wäre nicht nötig gewesen. Das wäre, wenn die einfach in der Stadt, die hätten das Leid, die Zerstörung von Godzilla ein bisschen mehr beleuchten können, indem sie da noch mehr durch diese zerstörte Metropole schlendern hätten können. Ja. Aber ja, also das ist so einer der Schwachpunkte. Und um dann mal, um mal kurz den Bogen zurückzuführen zur US-Fassung, die ist nämlich auch kürzer, obwohl die noch die zusätzlichen Szenen hat. Und einige sagen, die US-Fassung gefällt ihnen besser als die japanische Cut, weil der dem ein bisschen mehr snappy ist. Mhm. Da ist es hier in der, im Original-Cut ist der Film sehr lange Szenen. Der ist ziemlich ausladend und slow-build und sowas. Und die US-Fassung ist hier, geht hier deutlich schneller zu, in die Pötte und da dauert alles nicht so lang und alles ist ein bisschen, war schon ein bisschen leichter zum Ansehen vielleicht. Mhm. Hat dann zwar die eine oder andere Änderung, ein bisschen Dr. Pepper, ein bisschen US-Propaganda, aber die muss man halt dann schlucken, wenn man den Film 10 Minuten schneller ansieht. Ach Gott, nee, aber jetzt nach deiner Singeinlage brauchen wir das nicht auch noch. Aber ich sehe, wir sind mit unseren Flops gleich auf. Das ist Marquardt. Da kommt jetzt richtig schön zusammen ranten. Das fand ich schön. Ja. Top-Momente. Willst du wieder beginnen? Ja, gerne. Ich habe eins schon angesprochen. Der Premier. Mhm. Ich find ihn absolut genial gespielt. Ich finde seine Rolle geil. Und es geht auch mit meinem anderen Top-Moment Hand in Hand. Ich hab den Shin Godzilla noch nicht angeschaut. Jetzt zum Teil inzwischen sogar mit Absicht, weil ich das einfach frisch für den Podcast haben will. Also wirklich. Und von dem her, ich muss jetzt sagen, also ich finde, Godzilla ist am besten, wenn er irgendwo wirklich eine gewisse Sozialkritik dann auch wirklich irgendwo eindeutig mit dabei hat. Deswegen finde ich das Original von 54, das ist immer noch meiner absoluten Lieblinge. Der ist einfach fucking genial. Minus One fand ich Oberaffentippen geil. Und die Elemente, was dahingehend, fand ich in diesem Film auch, einfach von dem, wie er es auch umgesetzt hat, richtig geil. Vor allem vom Premier, von den ganzen anderen Sachen, wie das dargestellt wurde mit der Atomic Panic, mit dem Kalten Krieg. Wobei gar nicht auf den Kalten Krieg eingegangen wird. Das ist einfach bloß so, das ist als Selbstverständliches eingebaut, weil es auch in den 80ern auch einfach so war. Das ist einfach allgegenwärtig war. Absolut. Und dieses sozial und, nicht mal sozialkritisch, sondern eher so, was ist da jetzt das Richtige? Establishment-kritische. Dieses, die Kritik am martialen Selbstverständnis der 80er Jahre. Oh. Da wäre ich jetzt fast drüber gestolpert. Das finde ich einfach wieder bei Godzilla sehr schön. Viele Filme versuchen das dann und das ist oft zu dick aufgetragen und es kommt zu idealistisch rüber oder so. Und das ist, finde ich, da einfach überhaupt nicht der Fall. Da finde ich es einfach nur gut. Ich glaube, was hier eben bei Godzilla der Vorteil ist, oder der Vorteil, den Godzilla hat, du hast ja diese kalte Kriegsthematik, aber woher kommen denn die meisten Filme, die wir angucken? Das sind US-amerikanische Streifen. Und ja, ein japanischer Film hat halt da in Anführungszeichen den Vorteil, dass er eben dazwischen steht. Dass er zwar hier und da seine Allianzen hat und da mit denen dann er es aneckt, aber dass er eben nicht direkt in der Base drin hockt, sondern dass er eben Japan hier ein Randdarsteller ist in diesem Konflikt, eben der Kalte Krieg war. Zwar auch mitspielt, aber eben nicht hier eine der großen Schachfiguren war. Und aus dem Grund ist dann der Blickwinkel erfrischend im Vergleich zu den 100 US-amerikanischen Filmen, in denen halt entweder ein Russe oder ein deutscher Bösewicht ist, weil das waren halt die Bösewicht im Krieg gegen die, die halt nee, gekämpft und, haben. Und wenn dann auch mal das generell angesprochen wird, dass es gibt ja auch amerikanische Filme, die durchaus auch amerikakritisch sind, dann, freilich. Dann blickt man irgendwie auf sich selber trotzdem ja. wieder. Und dann, genau. Also das finde ich einfach wirklich einen schönen Blickwinkel und es finde ich einfach auch gut gemacht von diesen Aspekten. Von außen auf beide Seiten blickt ja. und nicht auf sich selbst oder auf das andere. Also ist. Wobei die Amis dann schon wieder trotzdem wieder ein bisschen die Guten sind, weil sie retten ja Tokio. Aber ja, ich meine, das ist ja was, wo in den 80ern eben auch das politische Klima eben trotzdem eher zu den USA besser gerichtet war als zu den Russen. Von dem her ist es in der Hinsicht, in der Zeit, in der das spielt, ja auch wieder verständlich. Ja. Gut. Was ist denn dein Top-Moment? Ich habe mir zwei Godzilla-Momente ausgesucht. Mhm. Ja, die habe ich jetzt so ein bisschen rausgelassen. Die waren auch super. Ist vollkommen okay. Passt, du hast das Element. Ansonsten hätte ich auch noch ein bisschen über das geredet. Und zwar, ich habe es vorhin schon geteasert, Godzilla in der Bucht von Tokio. Mhm. Er wartet durchs Wasser Richtung Bucht und das Militär ist vorbereitet. Die Jets fliegen herum, schießen auf ihn. Godzilla ist unbeeindruckt. Und am Hafen steht eine ganze Batterie an Raketenwerfern und allem, was ist. Strahl. Und dann ist einfach Ruhe. Genau, genau. Auf Godzilla wird gefeuert. Dann stopft er aus dem Rauch raus und merkst, es ist wie bei Robocop. Als alle auf Robocop schießen und dann sagt Robocop, my turn. Und das ist eben, Godzilla, jetzt bin ich dran. Und dann zieht er seinen Strahl, wunderschöner Shot, zieht er seinen Strahl durch die ganzen Panzer und durch die ganzen Raketenwerfer durch. Und dann brüllt er und dann siehst du das Ausmaß der Zerstörung und es ist Stille. Kein Score, nix. Und einfach dann nur das Brüllen, das triumphale Brüllen von Godzilla. Gänsehaut-Moment für mich. Ja, absolut. Und da habe ich eben auch so, weißt du, so ein bisschen, das, was bei Godzilla ein bisschen mitschwingt, so die Power-Fantasy. Weißt du, und ein anderer Shot, den ich cool finde, weil das so ein bisschen so schöne Kaiju-Darstellung ist. Später Godzilla stapft durch Tokio. Und die Kamera ist ganz dicht an ihn dran, dass du nur so teilweise seinen Arm siehst, aber den vollen Shot von ihm siehst du im Hintergrund, wie er sich in dem Hochhaus spiegelt. Ja. Sehr toll, sehr toll. Also du siehst da praktisch nur so, du siehst ihn über die Reflexion. Das ist was, das man in früheren Kaiju-Filmen vielleicht schon mal hatte, aber vielleicht nicht so in dem Maßstab hatte. Ja. Und das ist sehr schön gemacht. Generell hat der Film einige schöne Kameraspielereien. Ich habe es schon das vorhin mal gesagt mit dem Premier, wo man dann, wenn er den Russen zuhört, so die eine Seite vom Kopf sieht. So. Ja. Bei den Amerikanern die andere Seite. So ein paar so tolle Shots gibt es schon. Aber hier will ich heute mal ein bisschen noch die Kaiju-Momente beleuchten. Das war auch vom Teruyoshi Nakano, der die Special Effects gemacht hat, der letzte Godzilla-Film, an dem er mitgearbeitet hat. Der hat ja für in den 70ern hat er da mit übernommen, hat auch für Sayonara Jupiter und für Sinking of Japans die Special Effects gemacht, aber das war dann quasi so mit einer der letzten Filme, bei denen der mitgearbeitet hat. Und hier hat er halt nochmal alles rausgehauen. Absolut. Also den atomaren Strahl von Godzilla wollte ich da auch fast mit aufnehmen. Ich habe es schon eins mal angesprochen, das war jetzt auch wieder so ein Ding, das mich auch so ein bisschen wieder erinnert hat wie in Minus One oder dann eher andersrum, als der da das erste Mal so sein, das ist ja kein Atomic Breath in dem Sinne, das ist dann eher so ein Atomic Rülpser oder was, das ist ja eher so ein kurzes Blast. Ding. Ja, der Blast, genau. Aber da war es ja auch, also der feuert das Ding mit aller Brutalität raus und dann ist einfach erstmal Stille, bevor einfach alles in die Luft geht. Mhm. Und da war das auch so ein richtig schönes Ding, du siehst einfach die pure Gewalt und dann ist erstmal Stille, weil da steht nichts mehr. Ja. Da ist einfach, da ist Repo. Da schießt. Was uns dann zu unserem Rating bringt, zu unserem wertungslosen Rating-System. Was einfach bloß heißen soll, wir bewerten jetzt nicht irgendwie eine Qualität eines Streifens, wenn man das jetzt überhaupt bewerten könnte, sondern ganz einfach, wie viel Spaß hatten wir mit dem Streifen. Was sind eben unsere Emotionen dazu? Das geht um unseren patentierten Daumen-Rating. Das geht von der Bestwertung 2 Daumen nach oben über die nächstbeste Wertung mit einem Daumen nach oben über unsere Mittelwertung. Ein Daumen hoch und ein Daumen runter. Runter zu den, naja, Wertungen, wo wir weniger Spaß hatten. Das ist ein Daumen nach unten. Und wenn es ganz furchtbar war für uns, dann gibt es 2 Daumen runter. So. Bei mir gehen die Emotionen stark auseinander. Also man hat ja schon den einen oder anderen Rant jetzt von mir mitbekommen. Ich hatte einfach so ein paar Dinger an dem Streifen, wo ich dachte, ach komm Kinder, das hätt's echt, das wird dem restlichen Niveau des Films einfach nicht gerecht. Also ich habe schon gesagt, vor Anfang an war das ein anderer Ton und dann hat sich das auch anders aufgebaut und dann hatte ich so eine gewisse Erwartungshaltung. Und die ist, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Ende des Films dann nicht unbedingt erfüllt worden. Weil auch vielleicht das Ende dann ein bisschen abrupt war. Es war so, oh ja, Godzilla ist ein Vulkan. Okay, wird jetzt in die Luft gesprengt. Tschüss. und diese, ich sag jetzt mal, die Penner-Episode, um das komplette Ding hier irgendwo in Klammern zu bringen, wo sie dann eben auch nicht auf dem Heli kamen und so weiter, hat unheimliches Tempo rausgenommen und hat genervt. Und es war einfach sinnlos. Es gibt dann aber auch wieder die Momente, die ich unheimlich geil finde, die Thematiken, die, wie es schon mehrfach angesprochen worden ist, die politische Message. Also von dem her gäbe es gleichzeitig mal 2 Daumen hoch oder dann eben jetzt für das vom Ende her vom gesamten Film 1 Daumen runter. Schwierig, also ich schwanke da noch dazwischen, ob es 1 Daumen hoch alleine ist, weil ich insgesamt trotzdem Spaß damit hatte, aber am Ende blieb trotzdem so ein bisschen saurer Geschmack, ob dann 1 Daumen runter dazu kommt. Und ich glaube, ich muss jetzt für mich selber so konsequent bleiben, weil ich am Ende des Films echt ein bisschen angepisst war. Ich dachte, das hätte ein paar Kniffe und das wäre ein richtig geiler Streifen. Ich gebe dem Film 1 Daumen hoch, 1 Daumen runter, zu einem großen Teil, weil ich aufgrund des ausgelassenen Potenzials ein bisschen einen sauren Geschmack hatte, muss ich dann so sagen. Es ist vielleicht wäre tatsächlich für dich mal die US-Fassung eine Idee, die eben ein bisschen knackiger ist, wobei da eben auch trotzdem ein paar der Szenen mit dem Premier auch am Schneidetisch liegen blieben. Schade. Ja, aber so das ganze, unser Wissenschaftler-Trupp, da ist alles ein bisschen kürzer, knapper und ich glaube auch ein bisschen sympathischer mit der Synchro gemacht worden. Weil hier sind sie ja trotzdem etwas steif und trockener. Ja. Und ja, ich bleibe trotzdem lieber bei der japanischen Fassung, weil ich glaube, das ist die Art, wie der Film sein soll. Der soll lange und vielleicht auch an manchen Stellen unangenehm lange sein. Das ist in mancherlei Hinsicht vielleicht kein Bug, sondern ein Feature, wie es so schön heißt. Ich habe den Film oft so als irgendwie so ein Godzilla, so ein Mittier-Godzilla-Film gesehen, weil er trotzdem so eigentlich was Cooles macht, aber dann eben diese Längen ein bisschen hat und es gibt keinen Kaiju-Kampf. Und also es gibt einen Kampf, aber die Super X, da ist der Kampf per se jetzt nicht so interessant, weil es keine beweglichen Teile hat und nur so bewegungslos rumschwebt. Wenn es ein richtiges Flugzeug wäre, wäre es vielleicht auch ein bisschen dynamischer. Trotzdem, jetzt beim Wiederansehen, wie schon gesagt, ich habe ihn zweimal angeguckt, einmal auf Japanisch und einmal auf Deutsch, muss ich sagen, dass er mir trotzdem gefällt. Also ich habe überraschend wenig Nostalgie für den Film, obwohl es mein erster Godzilla-Film war, aber den habe ich dann ab dem Punkt, wo ich ihn mal so zur Hälfte gesehen habe, über wahrscheinlich 7-8 Jahre nie wieder gesehen, bis dass ich mir die DVD gekauft habe. The first cut wasn't the deepest. Ja, ich habe mich in Godzilla verliebt, aber nicht in diesen Godzilla-Film. Oh. Verstehst du? Aber mit der Zeit habe ich den immer mehr zu schätzen gewusst. Und der kriegt von mir einen Daumen nach oben, weil es hat zwar seine Probleme hat, aber für mich das Konzept des Films und das generelle Feeling des Films das wieder wettmacht. Und den schaue ich trotzdem immer mal wieder gern an. Wobei der so, wenn ich jetzt so die ähnlichen Godzilla-Filme die nur sich um Godzilla drehen, dem kein anderes Monster zu sehen ist. Also hier das Original, die Rückkehr des Monsters, Shin Godzilla und Minus One, da ist der zugegebenermaßen am letzten Platz. Mhm. Aber nicht, weil er schlecht ist, sondern weil die ganzen anderen eben fucking Masterpieces sind. Und da kann halt eben der zugegebenermaßen gute Godzilla-Film einfach nicht mithalten mit den Besten, was das Franchise jeweils mitgebracht hat. Er versucht was Ähnliches anzuschneiden, schafft es nicht ganz, aber es ist trotzdem gut. Ich mag's. Und vor allem so diese Zeitperiode und gerade eben so dieses Einfangen des Kalten Kriegs, so genau dem Moment in der Zeit, der eben perfekt ist für einen Godzilla-Film, der perfekte Kontext ist, der eben mit Godzilla aufgearbeitet werden kann. Es hat richtig darum gebettelt, dass man sowas macht. Und aus dem Grund kann ich ihn trotzdem empfehlen. Und inzwischen, wie schon gesagt, in der Originalfassung bei uns zu erhalten. Und ja, ich hoffe auch bald mal auf einer richtig schönen Blu-ray und so, weil ich glaube, da schaut man noch etwas in die Röhre. Gut, das war's dann soweit mit unserem Review zu Godzilla 1985. 84, Godzilla 85 wäre die amerikanische Fassung. Oh nein. Das ist mehr ein eigener Film. Also, wie schon gesagt, 84, 30-jähriges Jubiläum. Ja. Und wir fahren noch im Laufe des Monats mit unseren Feierlichkeiten zu Hashtag 70 Jahre Nukular fort. Ja. Als nächstes werden wir einen weiteren Jubiläumsfilm betrachten. Und zwar springen wir in der Zeit weit nach vorne ins Jahr 2014. Und wir besprechen den von Legendary produzierten zweiten amerikanischen Godzilla-Film. Eben Godzilla von 2014. Regie Gareth Edwards mit Bryan Cranston in der Hauptrolle. Und schauen... Hauptrolle. Lassen wir das fürs nächste Mal. Ja. Und schauen wir mal, wie sich Godzilla da in den 30 Jahren bis in den nächsten 30 Jahren weiterentwickelt hat. Genau. Das war 60-Jährige. Hey. Schlimm. In der Zwischenzeit könnt ihr auf unseren Social Media Plattformen vorbeigucken. Wenn ihr das hört, waren wir bereits in Nürnberg beim Godzilla-Marathon, beim Godzilla-Birthday-Bash. Werden wir vielleicht das eine oder andere Foto posten. Mhm. Und unsere Social-Media-Auftritte sind natürlich auch zur gegenseitigen Kommunikation gut. Und um die in Schwung zu bringen, haben wir immer unsere Community-Frage. Und die lautet dieses Mal, welche Filmreihe könnte ein Legacy-Sequel gebrauchen, das die eine oder andere Fortsetzung ignoriert. Das ist ja was, wie schon angesprochen, Halloween hat das schon ein paar Mal gemacht, hier Godzilla hat das war nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass Godzilla das mit der Reihe gemacht hat. Gerade in den 2000ern waren die notorisch dafür. Aber was wäre so eine Filmreihe, bei der man sagen könnte, hey, lass mal ein paar der Fortsetzungen ignorieren und macht eine Fortsetzung zum Original oder ignoriert den dritten Teil und setzt da an nach dem zweiten. Ein Film, bei dem sich das angeboten hätte, da war ja schon mal was in Produktion, eine Filmreihe, wäre die Alien-Reihe. Da wollte Neil Blomkamp wollte da einen Film machen, der ein quasi neues Alien 3 gewesen wäre, bei dem Michael Biehn auch wieder mitspielen hätte sollen. Das ist aber dann zugunsten von Prometheus ad acta gelegt worden. Das wäre interessant gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr aktuell, jetzt wo wir Alien Romulus hatten. Boah, ich bin jetzt da am Überlegen. Das erwischt mich wieder auf dem falschen Fuß, weil ich nicht drüber nachdenken konnte. Es gibt ja schon viele Filmreihen, die das mehr oder weniger gemacht haben. Ja. Also Ghostbusters haben es gemacht. Gut, ob die jetzt besser dastehen wie davor, das steht auf einem anderen Blatt. Star Wars hat es prinzipiell auch gemacht. Die haben ihren alten Kanon über Bord geworfen mit ihren neuen Filmen. Auch die Frage, ob die jetzt besser dastehen wie zuvor. Halloween, auch. Ist auch die Frage, ob die jetzt besser dastehen wie zuvor. Halloween, haben sie mal gemacht, haben ein Sequel zum Original gemacht, ein Reboot. Also, was ich das, mir. Das gefeiert worden war und dann eine Fortsetzung dazu, die keiner mochte. Also, ich mir fällt da gerade was ein. Chronicles of Riddick. Oh ja. Sag ich jetzt deswegen, weil das ist jetzt wieder. Ich weiß, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß, ich bin ein Opfer meines Alters. Ich liebe Chronicles of Riddick. Für mich, ich schaue Chronicles of Riddick lieber an als Pitch Black. So, jetzt, I fucking said it. Ich liebe Spielst du nicht der Carl Urban mal ein bisschen? Oh nicht? Ja. Alter, Carl Urban, der ist ja da schon geil. Das war verdammt cool. Der spielt da die rechte Hand vom Boss der Necromonger. Necromonger, das ist so ein geiler Name für so eine böse Rasse. Der war ja im Underworld. Der war im Underworld und deswegen ist er so der Oberficker geworden, der dann irgendwie so sich mehr oder weniger porten und beamen kann. Und wie heißt sie? Judi Dench. Judi Dench spielt ja so eine Elemental. Great damn Judi Dench. Oh Gott, Gold. und ich hätte gern davon ein richtiges Sequel, weil was ja danach gekommen ist, war ja dann im Prinzip, okay, scheiße, Pitch Black war vielleicht eine coolere Idee, wir machen ein Remake von Pitch Black, aber jetzt mit einem älteren Riddick. So in die Richtung. Fand ich ehrlich gesagt schade. Es gab da, glaube ich, auch noch Comics und so weiter. Ich habe da bloß mal ein bisschen reingelesen, was da so die Zwischenstory ist, wie dann praktisch Riddick seinen Thron wieder verloren hat. Das Videospiel sollte ziemlich gut sein, halt auch lore-technisch ziemlich. Oh ja, das habe ich leider auch nicht. Also, aber da hätte ich, gut, das ist jetzt wahrscheinlich zu spät, wobei mit genug Steroiden kriegt man da Vin Diesel wahrscheinlich auch wieder in Form. Ja, ich meine als, wie heißt er? Dom. Ach, oh, komm, hör mal. Ja, und dann kommt Riddick um die Ecke. We're family. Also, das glaube ich dann aber auch wieder nicht. Aber so, da in die Richtung, da das ist jetzt so. Eine der wenigen, es gibt bestimmt noch andere Sachen, aber das... Du wirst quasi ins Riddick-Franchise reingrätschen und das wieder Richtung Space Opera lenken. Fuck yeah, ich liebe Space Opera. Okay, kann ich verstehen. Ich habe mich auch tatsächlich schwer getan, weil, wie schon gesagt, das ist in vielen Sachen schon gemacht. Eine Reihe, die einen ziemlichen Dunk hingelegt hat, war Robocop. Weil Robocop 1 und 2 waren geil. Also Robocop 1... genial, Robocop 2, immer noch cool. Robocop 3, von den Filmemacher, den ich liebe, Fred Decker, aber das war halt eine komplette Bauchlandung, also hat den seine Karriere komplett getankt und viel Einmischung vom Studio und alles Mögliche hat er nicht hingehaut. Und dann haben sie ja 2014, glaube ich zumindest 2014 war es, das Remake gemacht, das ich hat auch ein paar interessante Ansätze gehabt, oder generell habe ich das nicht wirklich gut gefunden. Jetzt so die Fortsetzung nach circa 30 Jahren, die einfach das Remake und Robocop 3 vielleicht ignoriert oder halt so, weißt du, nur so umschifft, so nach dem Motto, wir machen jetzt nichts, was dem, was in Robocop 3, nichts, was dem widerspricht, was da passiert ist, und wir den auch nicht drauf anspielen. So. Wir den so ein bisschen so unter den Tisch fallen lassen. Das würde auch gehen. Also, wenn man einen neuen Robocop-Film machen würde, wäre das so mein Vorgehen. Jetzt fällt mir aber noch was ein. Bitte. Ein Universum, mit dem man bestimmt einen richtig geilen Film machen könnte. Da bin ich mir absolut sicher, dass das möglich wäre, wenn das Source Material wenigstens respektiert wird. Kam vor kurzem erst raus. Und Borderlands. Den kann man einfach vergessen. Einfach einstampfen, nochmal neu machen und einfach irgendwen ranlassen, der irgendeine Ahnung, R-Rating, Hard R. Und dann vielleicht nochmal probieren. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich was Gutes wird, aber eigentlich. Bei dem Film nochmal so ziemlich alles schiefgelaufen sah, was schieflaufen hätte können. Ja, es wurde während Corona gedreht. Im Prinzip hat man keine Schauspieler gefunden, die es machen wollten. Die haben mehr oder weniger Kate Blanchett, da haben sie einen Gefallen eingefordert, damit sie da überhaupt die Rolle übernimmt. Was trotzdem der komplette Film. Ich liebe Kate Blanchett. Super geile Schauspielerin. Top. Vollkommene Fehlbesetzung. War einfach Grütze. Also, es gab ein paar coole Ansätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt weiß ich ihren Namen wieder nicht mehr. Tennis. Tennis? Die Halloween Scream Queen. Ach so, die Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis hat ja da drin Tennis gespielt. Und ich habe von Jamie Lee Curtis vor kurzem ein cooles Interview gesehen bei... Sie hat in Borderlands Tennis gespielt. Ja. Mit einem Schläger und einem Ball. Nein, Tennis, die Forscherin. T-A... Ich zieh dich bloß auf. T-A-N-N-S. Und das hat gut schon, sie hat in Borderlands Tennis gespielt. Fuck you. Geht ja bei John Bernthal, der hat einen coolen Podcast, Real Ones, glaube ich, heißt der. Hat ein cooles Interview gehabt, hat ja auch viel über ihre Suchterkrankung und so weiter gesprochen. Hm. Wirklich ein guter Podcast. Gott, ich blabbe schon wieder rum, dass alles spät ist. Ich glaube, die hätte eine richtig geile Tennis spielen können. Also ich meine, in der Spieleserie ist die ungefähr auch wieder 40 Jahre zu alt dafür, aber ist egal. Also ich finde, vom Charakter und so weiter, glaube ich, hätte die cool hinbekommen, wenn das Studio sie gelassen hätte. Weil die hat sich anscheinend wirklich mit dem Source Material beschäftigt. Die hat dann dem John Bernthal erzählt, dass der rausgefunden hat, dass Tennis objektophil ist, dass die ja unter anderem eine Affäre mit ihrer Spülmaschine hat und so weiter. Wer hat das oder, nicht? Oder was, die Waschmaschine, ist ja egal. Ich glaub, das macht einen großen Unterschied für sie. Ja, ich glaube, die hat sie dann abblitzen lassen. Und das zeichnet halt irgendwie das Borderlands-Universum aus, dass er einfach herrlich bescheuert ist. Und das wurde da einfach rausgenommen. Und es gab ein paar coole Ansätze. Und das hätte, glaube ich, einfach nochmal verdient, dass man es nochmal versucht, aber richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich will, weil wenn dann nochmal sowas rauskommt, also das, my heart can take no more. Ich bin zwar jemand, der dessen Spielzeit von Borderlands null ist, aber ich so mit einer so einer peripheren Ansicht von der Sache hätte gesagt, das bietet sich doch viel eher an, wenn du eine adult-oriented Animationsserie auf dem Streamingdienst machst. Wegen mir auch gut. Das würde sich doch, wenn du so das Team, der die Castlevania-Serie gemacht haben oder auf Amazon, das Invincible und die ganzen Sachen. Ach Gott, wie hieß das von, war das Dota, wo sie eine Serie gemacht haben? Ja, auf Netflix gibt es irgendeine. Die war ganz nett. Die hat so blaue Haare. Genau. Haben sie alle gesagt, dass die Serie super sein soll, selbst die das Spiel nicht gespielt haben. Und sowas in der Richtung könnte ich mir darüber bei Borderlands, allein schon wegen dem optischen Stil würde sich das anbieten. Warum macht man nicht sowas? Weil als, man Realverfilmungen braucht und Jack Black jetzt in Minecraft spielt. Als Legacy-Sequel von Borderlands eine Animationsserie. So, was findet ihr, würde ein Legacy-Sequel vertragen? Welche Filmserie oder Buch oder Fernsehserie, die einfach mal so das eine oder andere Kapitel oder die eine oder andere bestehende Fortsetzung ignoriert? Schreibt es uns auf Blue Sky. Hauptsächlich auf anderen Plattformen sind wir auch, aber halt nicht so aktiv. Das findet ihr alles in dem Linktree in unseren Shownotes. Mit den Worten verabschieden wir uns. Sayonara. Sayonara. Und bis zum nächsten Mal. Was machen wir eigentlich das nächste Mal? Das wurde schon verzollt. Godzilla 2014. Oh, verdammt. Ich bin müde, ich komme ins Bett. Gute Nacht. Nacht die Nacht.